Also geht es um Empathie? Ja, absolut. Empathie ist ganz wichtig und der Film zeigt, wie Empathie eben entstehen kann, dadurch, dass du deine Perspektive, und wenn es nur durch so einen kleinen Spalt von einem Vorführraum ist, ein bisschen aufbrichst und siehst... Hallo ihr da draußen und hallo Plor hier zu einer neuen Ausgabe des Muss man sehen Podcast. Das ist die dritte Aufnahme, die wir jetzt machen, um in diesen Podcast hineinzugehen. Hallo Johannes, hallo liebes Publikum, schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wunderschön, ohne euch wäre es ganz furchtbar, ohne euch wäre alles recht sinnlos. Ja, obwohl Podcasten hat trotzdem immer so was Einsames, ne? Man sitzt in seinem kleinen Studio, beziehungsweise wir in dieser kleinen Küche und redet ins Nichts hinein und hofft, dass irgendjemand das aufschnappt und damit was macht. Ja, das Schöne bei uns ist ja, dass wir damit angefangen haben, als Corona war und wir gar nicht damit gerechnet haben, dass irgendjemand zuhört. Und inzwischen hören noch ein paar Leute zu. Ja. Ich finde es ganz geil. Was total schön ist, und wir freuen uns auch über jedes Feedback, sei es noch so klein. Wir freuen uns immer über Vorschläge, was wir als nächstes besprechen können, auch über Kritik und über Gäste. Und es ist schön, dass dieser Podcast mittlerweile über 150 Episoden so gewachsen ist. Oh Gott, 150 Episoden, ich hätte es nie gedacht. Ja, krass, ne? Vor allem, weil wir am Anfang 2 Filme pro Episode gemacht haben. Gott sei Dank haben wir damit aufgehört. Wir hatten es letzte Woche. Ich wollte es jetzt ankündigen, aber es stimmt ja gar nicht. Wir haben ja schon die 151. Episode jetzt. Wir haben gar nicht richtig gefeiert letzte Mal. Tröd, Jubiläum. Oh, 150 Episoden. Ich finde, die 100er haben wir schon so ordentlich zelebriert. Das stimmt, deswegen das ist das okay. Die 200. feiern wir dann wieder ordentlich, ja? Und um in die nächsten 150 hineinzugehen, habe ich einen Film ausgesucht. Weil ich bin dran, Plor einen Film aufzudrücken und er muss ihn gucken, egal ob er will oder nicht. Und ich habe einen Film ausgesucht, der da gut reingehen soll, der die Liebe zum Kino feiern soll. Und zwar den Film Empire of Light von Sam Mendes. Ein neuer Film und deswegen möchten wir euch einmal nochmal sagen, wir spoilern. Volle Kanne. Große Spoilerwarnung, die jetzt auch im Jingle gespielt wird. Ey, pst. Du. Ja, du. Der nun folgende Programmteil enthält sensible Informationen über den Handlungsverlauf. Es ist schön, dass du den Jingle inzwischen aufforderst. Du machst ja immer so ein bisschen gegen diese Jingle-Sachen. Mittlerweile nicht mehr. Ich finde die toll. Ich bin voll mit. Ich reite die Welle. Empire of Light aus dem Jahr 2022. Grund unter anderem auch, dass wir letzte Episode auch über einen 2022er Film geredet haben. Und dann habe ich, während wir so im Ausklang waren, nochmal geguckt und gesagt, oh ja, das war wahrscheinlich sogar der beste Film des Jahres. Und habe dabei festgestellt, oh, das war gar nicht so ein tolles Kinojahr. Das war dann eher... off-record, dass ich zu Johannes nochmal gesagt habe, naja, das Kinojahr war irgendwie insgesamt nicht so doll. Und Johannes meinte, doch, ich habe noch einen für dich. Und ich habe ihn, um meine Geschichte damit mal ein kleines bisschen zu erzählen, beim Festival in Hof gesehen. Also das große Hofer Filmfestival, das in Deutschland großes Ansehen genießt, das diesen Film zeigen durfte, bevor er in die Kinos gekommen ist. Und das auch große, begeisterte Reaktionen gebracht hat. Und ich saß da im Kino mit tausenden anderen, weil das wirklich ein großes, großes Kino war. Und das größte im Festival. Und wir alle waren aufgelöst danach, also dem Tränen nah und total begeistert. Yeah. Und ich habe mich gefragt, inwiefern das Erlebnis mit allen zusammen in diesem großen Kino dazu beigetragen hat, dass ich vielleicht auch eine verklärte Version in meinem Kopf habe von diesem Film und habe mich sehr darauf gefreut, diesen Film mal alleine in meinem Wohnzimmer auf meiner kleinen Leinwand zu sehen. Um das gleich zu sagen, der Film ist bei der Kritik nicht sonderlich gut angekommen, ne? Und ich frage mich bis heute, was das soll. Ich habe ihn noch ein zweites Mal gesehen und ich finde ihn immer noch großartig. Und ich bin sehr gespannt, auf welcher Welle du reitest oder ob du den Kritikern irgendwie recht gibst oder ob ich dich verprügeln muss. Was ihr nicht sehen könnt, das ist toll, weil Podcast ist ja kein visuelles Medium. Wie Johannes vorsichtig, ängstlich zu mir rüberschiebt, während er das sagt und ich knallhart Pokerface bewahre, um nein, bloß nicht zu viel zu verraten. Plor, du musst den Leuten sagen, dass ich wie so ein Türsteher hier stehe, groß, muskulös und ich einmal bedrohend anschaue und sage, wehe, du findest den Film nicht gut. Wir sind ja wie so viele andere Menschen, wir möchten, dass unser Geschmack gemocht wird, weil der ja auch ein Stück unserer Identität ist. Und natürlich freue ich mich, auch wenn wir viele Witze drüber machen, ich freue mich, wenn Johannes Filme gefallen, die ich ihm gebe. Und ich bin mal ein bisschen traurig auch, wenn sie ihm nicht gefallen. Und umgekehrt ist es wahrscheinlich genauso. Umgekehrt wird es bei diesem Film besonders crushing sein. Aber ich bin hin und her gerissen, weil manchmal ich das Gefühl habe, dass unsere Gespräche besser werden, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Das stimmt, aber darauf sollte es ja eigentlich nicht ankommen. Genau, deswegen, du magst den Film, ja? Ja. Wow! yes! Ich mochte den Film. Okay, gut. Okay. Ich mochte ihn auch, weil es ein Film ist. Achtung, es kommt so ein Klischee. Ja. Ein Film, wie er heutzutage leider nicht mehr so oft gedreht wird. Und zwar dieses, was ich so gerne... Das ist wirklich ein sehr klischeeiger Satz. Was ich gerne so Mid-Tier-Cinema nennen würde, was vor allem in den 90ern und frühen 2000ern geboomt hat. So Filme, die nicht Big Budget sind. Ja. Filme, die meistens auch irgendwie zum Genre des Dramas gehören. Ja. Die aber eine gewisse Größe haben. Hm. Und Sam Mendes war auch irgendwie Ende der 90er so ein bisschen der Regisseur, der das auch nach vorne getragen hat mit American Beauty, der genau in diese Kategorie fällt. Auch oft Filme, die dann plötzlich erfolgreicher waren, als man gedacht hätte. American Beauty war ja so ein krasser Hit, womit eigentlich niemand gerechnet hätte. Na, das stimmt nicht ganz. Es kommt ein bisschen drauf an, wer mit was gerechnet hat. Weil das Drehbuch von American Beauty ist schon lange vorher durch alle möglichen Hände gegeben worden. Und alle, die dieses Buch gelesen haben, haben gesagt, das ist geil, das wird was. Ja, aber wenn man das auf dem Papier liest und so als Produzent oder Produzentin da sitzt und guckt dann, ja, es ist ein Drama oder eine Tragikomödie. Ist es ein Drama oder eine Tragikomödie? Ich weiß nicht so recht. Das werden wir bei diesem Film auch wiedersehen. Ja. Über den amerikanischen Mittelstand und dann geht es um Schönheit, aber es geht auch um Homosexualität und um Mord und what? Wirklich? Das soll unser großer Sommerblockbuster werden? Ja. Ja, es ist natürlich, ja, wir werden sehen, inwiefern der reinfällt in einen typischen Sam Mendes-Film. Und zur kurzen Erinnerung, also American Beauty 1999, Road to Perdition 2002, Jarhead habe ich nicht gesehen, A Revolutionary Road, sag mir noch was, Away We Go, keine Ahnung, Skyfall, Spectre und ganz neulich erst 1917, der Film, der in einem One-Shot war, oder? Dieser kein One-Shot. Echter One-Shot, ein Fake-One-Shot. Ein Fake-One-Shot-Film von Sam Mendes. Ein Erster Weltkriegsfilm, der... mit dem gleichen Kameramann, der auch hier mit dabei ist. Roger Deakins, der ein langer Weggefährte ist von Sam Mendes und der aber auch ganz viel mit den Coens zusammengearbeitet hat. Unter anderem auch Beautiful Mind die Kamera gemacht hat und bei der Blade Runner-Fortsetzung ein unglaublich guter Kameramann und wie ich finde, auch unglaublich wichtig für die Qualität dieses Films. Ich finde es wahnsinnig bezeichnend, dass wir uns sofort mit auf den Kameramann stürzen, was wir sonst in unseren Episoden kaum tun. Also da wird mal ein kleines Segment freigemacht für den Kameramann, aber eigentlich wird das nicht sofort reingeworfen und wir kommen sofort auf den Kameramann Roger Deakins und das hat wirklich gute Gründe. Ja, aber komm, du bist ja schon auch so ein bisschen wildgeil, ne? Also du sagst sehr gerne nochmal und dieses eine Bild und diese eine Einstellung und und versuch dann nochmal zu erklären, was technisch dahinter steckt und keine Sau interessiert. Nein, niemand kommt mehr mit, wenn du anfängst davon zu erzählen, wie Sachen im Raum arrangiert sind und dann anfängst Linsen und Brennweite so weiter und dann irgendwann ist der Moment, wo man merkt, es ist total begeisternd, was du erzählst, aber wo waren wir gerade? Und boah, ich werde es trotzdem einfach immer wieder so machen. Mach das auf jeden Fall. Es ist einfach so. Es ist natürlich eine Arbeit zwischen zwei Leuten, die einfach sich schon so lange kennen und schon so lange miteinander zu tun gehabt haben. Es betrifft leider nicht den Musiker. Thomas Newman, glaube ich, ist sonst immer derjenige, mit dem Sam Mendes arbeitet. Zumindest bei American Beauty hat er mit Thomas Newman gearbeitet. Diesmal hat er mit Trent Reznor. Und ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen eine Imitation von Thomas Newman bringt. Weißt du, wer Trent Reznor ist? Trent Reznor ist die... Du redest nicht weiter. Macht er so viele Filmmusik? Trent Reznor ist eigentlich die Alternative-Rock-Ikone, also eine der großen Alternative-Rock-Ikonen der 90er Jahre. Der hat mit dem Projekt Nine Inch Nails hat er Musikgeschichte geschrieben. Das ist ein bisschen viel gesagt. Aber er hat Industrial Rock und Pop auf eine Art miteinander verbunden, dass Experimentelles plötzlich so sehr Mainstream-affin war und hat dann auch immer so ein bisschen den Metal dabei touchiert. Hm. Und... ist, glaube ich, nicht deine Musik, aber es ist wirklich spannende Musik. Also die Sachen, die er mit Nine Inch Nails oder als Nine Inch Nails gemacht hat, er ist eigentlich so eine Diva und so eigentlich ein Solokünstler, der sich halt immer Leute für seine Projekte holt. Die sind großartig. Also Nine Inch Nails lohnt sich auf jeden Fall zu hören. Ist halt sehr 90er Jahre vom Stil her, so diese Elektro-Rock-Mischung. Ja. Aber trotzdem wirklich faszinierend, irgendwie so zwischen Mainstream-Potenzial und Alternative-Metal und gleichzeitig trotzdem so ein bisschen dieses Experimentelle drin. Er hat es nicht alleine gemacht, sondern mit Atticus Ross zusammen. Den wir unter anderem kennen als Musiker aus Soul, über den wir auch gesprochen haben. Oh, wie schön. Okay, verstehe. Cool. Wo er auch mit Trent Reznor und John Batiste zusammengearbeitet hat und auch mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Ja. Er hat auch bei den Nine Inch Nails mitgemacht, ne? Ja, und er hat auch für David Fincher gearbeitet und eigentlich sind die beiden so Typen, denen man nicht unbedingt so ein großes Drama und diese emotionale Musik zu... Naja, nachdem du jetzt Soul in den Ring geworfen hast, natürlich traut man ihm das zu. Genau, aber Soul würde man ihm schon nicht zutrauen. Ja, genau, das ist halt das Ding. Haben wir darüber auch geredet bei Soul? Ich weiß nicht, wir haben uns, glaube ich, viel auf Jean-Baptiste gestürzt. Haben wir. Aber trotzdem, also ich finde die Musik großartig. Die Musik ist großartig und ich war wirklich überrascht. Also als ich geguckt habe, dann danach nochmal, wer war für die Musik verantwortlich? Huch, Trent Reznor, Atticus Ross, was bitte? Echt jetzt? Okay. Das Ding ist, trotzdem glaube ich, dass sie eine Imitation von Thomas Newman so ein bisschen machen. Haben sie gemacht in diesem Fall. Muss man schon sagen, ja, oder? Sie haben, ich glaube, das war auch sehr viel Sam Mendes, der gesagt hat, ich will einen sehr spezifischen Ton in diesem Film haben. Ja. Und ich will eine sehr spezifische Mischung aus großem Drama, Aufregung und melancholischen Klängen. Ja. Und was man ja auch bei Sam Mendes Filmen immer so ein bisschen hat, also vor allem Revolutionary Road und American Beauty, wo das auch sehr stark der Fall ist. Und die haben dann einfach geliefert. Ja. Ja, haben sie großartig gemacht. Finde ich ganz toll, weil er wirklich genau im richtigen Moment immer den richtigen Ton trifft. Spannend ist vielleicht noch zu erwähnen, dass Sam Mendes zum ersten Mal ganz allein das Drehbuch geschrieben hat und dass er auch für die Produktion verantwortlich war. Auch quasi zum ersten Mal in der Form. Und zwar hat er mit Pippa Harris, mit der er auch schon öfter zusammengearbeitet hat, unter anderem bei 1917, hat er sich bei Neil Street Productions um die Produktion gekümmert und Searchlight Pictures war irgendwie noch so der große Geldgeber im Hintergrund. Ja, also quasi eine Art Auteurfilm, wenn man das so will. Und ich glaube, dass es bei Sam Mendes, der ja nun vorher sehr viele Filme gemacht hat, Drehbücher, die er nicht selbst geschrieben hat, dass es hier sich um einen Film handelt, wie man, finde ich, auch sieht, der einfach wichtig für ihn war. Ein Herzensprojekt. Wo man wirklich sagt, okay, jetzt habe ich so viel gemacht für andere und ich habe aber dieses Thema die ganze Zeit in mir, ich will das endlich mal rauswerfen, ich will das mal niederschreiben und damit endlich mal was machen und das verarbeiten vielleicht auch. Und das hat viel mit seiner Mutter zu tun. Ja. Und du erzählst jetzt die Muttergeschichte und ich gebe dir inzwischen Tee. Gib mir Tee, bitte. Aber ich würde ganz gerne kurz, bevor wir zu der Muttergeschichte kommen, würde ich gerne noch was anderes sagen. Weil Sam Mendes, ich finde den total faszinierend. Du hast gesagt, das ist ein Auteurfilm. Kann man, glaube ich, so sehen, auf jeden Fall. Sam Mendes ist ein Regisseur, bei dem ich immer das Gefühl habe, zwei Herzen schlagen in seiner Brust. Inwiefern? Und zwar hat er einen sehr starken Bezug zu dem, was wir im Allgemeinen so Autorenfilm oder auch Arthouse-Kino nennen würden. Dieses gegen den Strich gebürstete, dieses Spiel mit Langsamkeit, mit Zuschauererwartungen brechen, auch einfach Dinge erzählen, die sich große Hollywood-Filme nicht trauen. Und gleichzeitig hat er aber auch eben immer diese Hollywood-Komponente mit drin. Sam Mendes ist halt dann doch auch der Mann, der große Dramen erzählt, die sehr optimistisch sind, die sehr, sehr viel Schönheit und Lebensfreude in sich tragen und deswegen immer so einen Anknüpfungspunkt haben zum Popcorn-Kino. Und ich verspreche, ich erwähne ihn jetzt zum letzten Mal. American Beauty ist eigentlich so die Quintessenz dessen. Ja, ja. Aber auch bei anderen Filmen, auch zum Beispiel Revolutionary Road, der deutlich härter war, deutlich komplexer, deutlich düstere Themen hatte, hatte auch immer wieder diese Momente, die so Hollywood versprüht haben. Und dieser Film ist ja jetzt eine englische Produktion, aber auch diese Produktion hat dieses Hollywood-Flair immer wieder drin. Es ist nicht einfach nur Auteur und Arthouse, sondern es hat diesen Anknüpfungspunkt zum Popcorn-Kino, auch wenn harte Themen angesprochen werden. Ist Sam Mendes dann die perfekte Brücke zwischen dem Feuilleton und dem 0815-Zuschauer? Offensichtlich nicht, weil das Feuilleton ihn ja nicht bedingungslos mag. Nein. Er wurde auch bei 1917 schon hart kritisiert teilweise, dass er so Krieg als Spektakel inszeniert. Und auch, weil er jetzt nicht der große, erfolgreiche Regisseur beim Mainstream-Publikum ist. Ne? Also American Beauty war ein sehr erfolgreicher Film. Ja. 1917 war sehr erfolgreich wegen des Gimmicks vor allem. Aber ansonsten ist Sam Mendes dann doch immer eher so in der zweiten Reihe. Ne? Aber er hat Skyfall die Regie geführt. Also stimmt. Es ist schon... Er hat die beiden James-Bond-Filme gemacht. Ja. Und das spricht ja sehr dafür, dass er dann irgendwie zumindest so in den 2010ern im Mainstream-Kino angekommen ist. Toll. Aber das waren ja gute Filme, also ich meine, für das, was sie sein sollten. Ne? Aber halt, ja, vielleicht auch so ein bisschen Auftragsarbeiten. Ich habe so das Gefühl, dann gibt es vielleicht auch doch einen Unterschied zwischen den Filmen, die er machen will und denen, die er macht, um Geld zu verdienen. und sowas wie 1917, würde ich sagen, das ist ein Film, den er machen will. Oder Zeiten des Aufruhrs oder Road to Perdition. Ja. Während diese James-Bond-Filme vielleicht so ein bisschen auch rausfallen aus seiner sonstigen Film-Vita. Aber so viel anderes hat er ja auch nicht. Also ich meine, wie viele Filme hat er jetzt gemacht? Auf seiner Biografie stehen jetzt, in der Filmografie stehen jetzt nicht so wahnsinnig viele 9 Filme. 9 Stück, glaube ich. Das ist, glaube ich, sein 9. Film, wenn ich das... Ja, der 9. Das ist sein neunter Kinofilm. Und wenn von 9 Filmen 2 so rausfallen, also... Ich muss nur an Chaplin denken, der hat 80 Filme gemacht. Also, ja. Sam Mendes lässt sich immer sehr viel Zeit für seine Filme, ne? Ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch total gut, wenn man sagt, ich habe jetzt gerade nichts zu erzählen oder das, was ich zu erzählen habe, braucht länger. Ich produziere zwischendurch einfach mal was anderes, statt einfach Regie zu führen. Also er hat ja auch produziert andere Sachen noch. Aber du wolltest zum Persönlichen ja eigentlich kommen, zu der Geschichte von seiner Mutter. Richtig. Jetzt hast du das lang genug hinausgezögert, dass ich wieder Zeit habe, statt Tee einzugießen, die Geschichte seiner Mutter zu erzählen. Seine Mutter hatte psychische Probleme. So ganz genau, was nun wirklich alles passiert ist, weiß ich nicht. Habe ich nicht recherchiert bekommen, welchen Diagnosen da im Raum standen. Aber man muss auch sagen, dass seine Mutter... Also Sam Mendes ist jetzt, wie alt ist Sam Mendes und wie alt ist seine Mutter, ne? Also er ist 65 geboren, 1965. Dann ist seine Mutter vielleicht 45, 40 geboren, weiß ich nicht. Aber das ist eine andere Generation. Da wirfst du einfach nicht einfach so mit irgendwelchen Diagnosen in der Gegend herum. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen im Film zu tragen, was auch eine große Kritik beim Publikum und bei den Kritikern ist. Weil nämlich anscheinend für die meisten Kritiker es schwierig ist, dass ihre Krankheit von Olivia, die wir im Film sehen, nicht besonders detailliert aufgearbeitet ist. Ja. Und ich glaube aber, dass das viel damit zu tun hat, dass es einfach eine Zeit ist, die das nicht tut, die sehr vage mit den Dingen umgeht, die immer noch, also es spielt ja in den 80ern, Anfang der 80er, und da ist das noch nicht so, da wird noch nicht so dezidiert genau gesagt, das ist das, da wird klassifiziert hier und so. Es hat ein bisschen damit angefangen, ja, aber nicht so krass wie heute, oder? Ja, also ich glaube, das spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Das zweite ist, dass der Film ein sehr interessantes Spiel mit den Perspektiven abliefert. Wollen wir einfach die Geschichte einmal zusammenfassen, ja, damit bitte. Wir wissen, wo wir überhaupt sind? Es geht ja im Grunde um ein Kino, ein altes, altehrwürdiges Kino namens Empire. Irgendwo an der südenglischen Küste Anfang der 80er Jahre. Genau, und dort arbeitet Olivia Colman. Hillary Small, wie sie heißt. Small, vielleicht ein bisschen on the nose der Name. Aber... Sie arbeitet dort als Managerin des Staff, also Staff Management, hat noch einen Chef über sich und mit dem sie auch ein bisschen was so on the side hat, was nicht sehr nach Glück aussieht, aber was irgendwie, naja, Sex bringt, den sie schon am Anfang des Films nicht so wirklich will, habe ich das Gefühl. Das hat sowas sehr Toxisches zwischen den beiden. Ja. Er ist auch verheiratet, was wir relativ früh erfahren, und sie versucht sich dem aber die ganze Zeit zu entziehen. Also wir haben diese eine Szene, wo sie abends allein essen geht und dann kommt Alice mit seiner Frau ins Restaurant und sie verschwindet ganz schnell, weil sie diese Konfrontation nicht will. Und die Szenen in seinem Büro haben auch was sehr Intensives und sehr Beklemmendes. Ja, sehr. Da können wir gleich noch drüber reden, was der Film nun macht, um uns das die Geschichte näher zu bringen, ist, er bringt eine neue Figur hinein. In dieses Kino kommt Steven. Steven ist Person of Color, kommt da rein. Person of Color sage ich deswegen, weil es später nochmal eine Rolle spielt, Richtung Rassismus und so weiter. Und der entdeckt das Kino halt neu und dadurch können wir als Zuschauer das Kino neu entdecken. Und es gibt viele sentimentale Shots auf gutes altes Kino und dann eben die Geschichte zwischen Hillary und Steven, die sich ineinander verlieben, die irgendwie was miteinander haben, aber irgendwie immer mitschwingt, dass das nichts Längeres sein kann, weil er ja sowieso auch dann aufs College gehen will und so, weil er ist recht jung, sie ist recht weit entfernt vom Alter her von ihm. Wie alt ist sie eigentlich? Ist sie so alt wie wir? Ist sie Anfang 40 und einfach nur sehr verlebt? Ich glaube, sie soll Ende 40, 50 sein. Ja. Ich glaube, es stimmt einigermaßen überein mit Olivia Colmans Alter. Und die ist, weiß ich nicht, 50. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Rolle, die sie spielen soll, ist so ein bisschen jünger, als die Schauspielerin eigentlich ist. Okay. Und dass auch gezeigt werden soll, dass sie einfach, dass die Krankheit einfach an ihr zehrt. Und das kennt man ja auch gerade bei psychischen Krankheiten, dass Menschen, die sehr starke Depressionen haben oder sehr starke Schizophrenie, einfach 10 Jahre älter aussehen können. Ja, das stimmt wohl. Ja, das kann sein. Darüber habe ich nicht nachgedacht, groß. Es gibt jedenfalls diese romantische Geschichte zwischen den beiden, dem jungen Neuen im Kino und ihr, und ein Hin und Her, und irgendwie reicht ein Satz von ihm, der Zweifel bedeutet, und sie hat einen größeren Anfall, in Anführungsstrichen, wie man so sagt, einen Schub ihrer Krankheit, ihrer psychischen Krankheit, die sie mit sich rumträgt, die so genau nicht definiert ist, ja, die aber irgendwie immer zu spüren ist. Das ist irgendeine Form von bipolarer Störung, also ich bin kein großer Psychologe, ja, ich kenne mich nicht wirklich so gut aus, aber ich habe so das Gefühl, Borderline spielt da irgendwie mit rein, was sie hat. Ja, die Art, sein, wie sie so diese Nähe, dieses Nähe-Distanz-Ding. Sie wird, Alice wirft ihr einmal vor, dass sie schizophrenic wäre. Das scheint es eher nicht zu sein, weil sie hat nicht so konkrete Wahnvorstellungen, aber es hat zumindest ein bisschen hat es auch diesen Anklang, und dann offensichtlich aber irgendwie eine bipolare Störung im Sinne von manisch-depressiv, weil wir sehen sie sowohl in manischen als auch in depressiven Episoden. Ja, also ich würde nach dem, was ich so erlebt habe, eher auf Borderline tippen. Aber es wird nicht zu Ende, es wird nicht genau ausdekliniert, und es ist auch nicht das einzige Thema, was sich dann durch den Film trägt. Wir haben dann nämlich eigentlich diese zwei großen Dinge, die dieser Beziehung im Wege stehen, und das ist zum einen die Hillary, die einfach mit ihren psychischen Problemen zu kämpfen hat und auch damit, wie die Umwelt damit umgeht. Ja. Es wird, später erfahren wir, dass es offensichtlich schon frühere so Episoden von ihr gab, wo sie auch einmal aus dem Kino rausgeflogen ist, im Krankenhaus war und ähnliches. Und dann zum zweiten der gesellschaftliche Rahmen. Wir erfahren eben, wir sind im England der 80er Jahre. Margaret Thatcher ist gerade im Aufstieg und wird zu der politischen Frau in England, und der Rassismus kocht hoch, und es gibt eben zum einen der Rassismus der Gesellschaften, der Polizei, und dann ganz konkret die sich formierenden neonazistischen, rassistischen Skinheads. Ja. Und das ist das, was ich mit der Perspektive meinte. Wir haben nämlich Wechsel von Perspektiven. Wir folgen am Anfang sehr viel Hillary und haben einen sehr intimen Blick auf Hillarys Perspektive von allem. Ja. Und dann gibt's aber so einen Knick im Film, nämlich wenn Hillary so ihren Anfall hat und wir nehmen plötzlich die Perspektive von Steven ein. Und dadurch wird auch sehr viel, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, nur so durch einen Spalt sichtbar. Es ist tatsächlich eine sehr starke Szene, wenn er im Kleiderschrank sitzt und sieht, wie sie mit ihrer Sozialarbeiterin redet und dann schließlich mit der mitgeht in die Klinik. Ja. Also es wird eben auch einfach dadurch viel weggelassen, weil wir an bestimmten Punkten Perspektiven wechseln von Hillary zu Steven und von Steven zu Hillary, und dadurch sehr viele Dinge ausgelassen werden. Wir sehen, dass Hillary kriegt mit, dass Steven unter dem Rassismus leidet, aber wir sind in dem Moment in ihrer Perspektive und auch in ihrer Ahnungslosigkeit, was für eine Tragweite der Rassismus des Englands der damaligen Zeit hat. Und genauso sind wir in Stevens Perspektive, wenn wir von Hillarys Krankheit erfahren, und kriegen dadurch halt wirklich nur von einem optimistischen Anfang 20-Jährigen diese Perspektive auf eine psychische Krankheit, die er gar nicht versteht und versucht zu begreifen, aber nicht so wirklich dahinter kommt. Du hast gerade 20 Themen angesprochen, die wir alle besprechen müssen. Lass uns ganz kurz zum Ende kommen von der Geschichte. Es ist natürlich, wie es zu erwarten war, irgendwann geht Steven aufs College, und damit ist der Film zu Ende. Es ist einfach wirklich eine Phase aus beider Personen Leben. Wir lieben das Kino einmal, wir lieben die beiden Figuren einmal, und dann geht das Leben weiter. Ja, wir verlassen sie dazwischen, und das ist jetzt so, das klingt so, als ob es so wenig wäre. Es ist passiert dazwischen so viel auf einer emotionalen Ebene. Ja, wie ich schon gesagt habe, Sam Mendes ist wirklich ein Meister darin, mit Gefühlen zu spielen und Emotionen zu evozieren. Ja. Und er ist vor allem gut darin, das in ganz bestimmten Spots zu machen. Einfach uns Szenen hinzulegen, die für sich stehen, die kleine Kurzfilme sein könnten. Wir müssen nichts über den Kontext wissen. Mhm. Wir sehen eine Frau allein im Kino sitzen, die ganze Zeit nie einen Film geguckt hat. Sie arbeitet im Kino und sie guckt keinen Film. Und dann sagt sie zu dem Filmvorführer, jetzt mach mir mal bitte einen Film an, egal welcher, du entscheidest. Und dann sitzt sie allein in diesem Kino. Und wir sehen aber da auch wieder nicht ihre Perspektive auf den Film, sondern wir sehen die Perspektive von dem Filmvorführer, der die Rolle bedient und sie auch wieder durch diesen kleinen Spalt betrachtet, wie sie da sitzt, ganz allein das Kino für sich hat und auf die Leinwand schaut. Nur mal ganz kurz, Plor, weil du jetzt gerade bei der Szene bist, wo ich auch total aufgelöst war. Wie viel Emotionen hattest du tatsächlich bei dem Film und wie viel ist bei mir einfach nur aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen aus dem Universum? Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen und ich war aufgelöst in so vielen Momenten dieses Films, in Tränen aufgelöst. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Sam Mendes hat es einfach drauf. Es gibt mehrere Bilder. Ich habe dazwischen so immer mal wieder so Markierungen gemacht, wo ich gesagt habe, wow, kurz Pause gedrückt. Ja. Diese Szene war jetzt wirklich krass. Die war wirklich wundervoll emotional und zwar meistens auch wirklich so dieses Feiern der Schönheit. Ja, wir voll. Haben Momente, die einfach so Schönheit transportieren. So und das ist natürlich, er macht das natürlich sehr viel mit dem Kino. Der Film ist auch eine Liebeserklärung ans Kino, mhm. aber Gott sei Dank nicht an das Arthouse-Kino, mhm. sondern an diese Zwischendinger, an diese Kinos, die mittelgroß sind mhm. und die halt auch so, die halt wirklich die klassischen Blockbuster der damaligen Zeit haben. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass da Truffaut inszeniert wird oder so, sondern überhaupt da werden nicht. Halt Filme gezeigt, diese Komödien mit Richard Pryor, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwelche amerikanischen Filme. Und das sagt ja auch Steven zwischendurch, wenn er sagt, Moment, du hast keinen Film gesehen, du hast noch keinen einzigen Film gesehen. Hallo? Das ist, er beschreibt es als Eskapismus, auch wenn er das Wort nicht benutzt. Eskapismus um aus dem eigenen schwierigen Leben rauszukommen. Ja. Und natürlich sagen wir das auch vom Fernsehen heute und allem Möglichen, das ist auch eine abgedroschene Sache. Aber es ist es einfach und ich finde es ganz toll, dass Sam Mendes sich eben nicht auf Truffaut und so weiter setzt, ja. sondern wirklich sagt, das ist halt das große Kino, das ist der große Kinosaal mit den großen Filmen, die für die Masse da sind und die einfach einmal es schaffen, in eine Welt einzutauchen, die nichts mit ihrer eigenen zu tun hat. Der Film feiert den Eskapismus und das ist ganz toll, weil Fluchtbewegungen werden im Film generell eher negativ dargestellt. Fluchtbewegungen werden bewertet, als dass es jemand versteckt sich vor sich selbst, vor der Wirklichkeit und so weiter. Ja. Dieser Film, was um die Ecke gedacht wirklich mutig ist, traut sich den Eskapismus, der eigentlich so ein negatives Trope ist, wirklich zu feiern. Absolut. Er sagt, die Leute haben jedes Recht dazu, jetzt mal die Augen zuzumachen vor der Wirklichkeit, die scheißhart ist, und zu fliehen. Die Menschen dürfen an ihre Orte fliehen, zum Beispiel dieses Dachgeschoss vom Kino, wo früher noch ein paar Säle waren, das mittlerweile komplett leer steht und einfach an diesem komplett verlassenen Ort zu sein, wo die Wirklichkeit für ein paar Minuten ausgeklammert ist. Ja, wo alles andere weg ist und die hatten so ein Glück, dieses Ding existiert wirklich. Die haben, um das ganz kurz zu erzählen, die haben in Margate, das ist so eine Küstenstadt, haben die ein altes Kino gefunden, Dreamland hieß das. Und das konnten sie umbauen in ihr Empire-Ding. Das hatte leider nicht die große Lobby, die sie eigentlich wollten gerne, die ja auch im Film zu sehen ist, aber sie hatten großes Glück, dass drei Türen weiter in einem anderen Gebäude, beziehungsweise kein anderes Gebäude, sondern eben so ein riesiger Parkinglot frei war. Und da konnten sie dann ihre Lobby hinbauen und hatten gleichzeitig durch diese Fenster vorne genau den gleichen Ausblick wie drei Türen weiter im richtigen Empire, wo sie gedreht haben, den Rest. Ja. Das heißt, das kam alles so gut zusammen und eigentlich war Sam Mendes gar nicht so begeistert als erstes von dem Drehort und hat dann aber festgestellt, es ist alles da. Und Roger Deakins hat die ganze Zeit gesagt, du musst das machen, du musst das hier machen, das ist großartig. Es gibt sogar diesen Ballroom ganz oben, den du da im Drehbuch hast. Wir gucken auf die See, es ist der Hammer. Ja. Es ist wirklich ein krasses Ding, auch so was für Zufälle, weißt du, dass so ein altes Art Deco-Cinema da irgendwie steht. Ja. Und natürlich haben sie viel mit der Ausstattung nachgeholfen und so weiter, aber es war schon wirklich ein toller Zufall. Und total nachvollziehbar, dass der Kameramann sich dann darin verliebt. Ja, natürlich. Es ist ein Ort, der einfach diese traumhaften Bilder noch und nöcher produzieren kann. Wir haben wir haben diese ganz banalen Bilder, wie sie da stehen und die Gäste kommen und sie reißen die Karten ab, sie verkaufen Snacks und dass die ganze Zeit vor diesem Hintergrund von dem offensichtlich auch Anfang der 80er schon alten Gebäude, das einfach eine Geschichte hinter sich hat, dass diese Geschichte noch atmet, weil alles eben noch nach diesem Art Deco aussieht. Ja, ja. Und es sind einfach wirklich wunderschöne Bilder von dem, was wir als Traumpalast bezeichnen. Voll. Das ist das, was wir meinen, wenn wir Traumpalast sagen, dann ist es halt nicht das Cineplex, UCI, whatever, sondern es sind solche Orte. Ja, und es ist toll, den Kontrast zu sehen, den der Film in den ersten paar Minuten schon zeigt. Du kommst da rein und siehst, wie Hillary aufschließt, wie sie ein paar Sachen macht. Wir sehen das wunderschöne Theater und vor allem den großen Vorführraum, der wirklich pompöser nicht sein könnte. Ja. Eindrucksvolle Ränge und dieser Vorhang, der da aufgeht, ganz, ganz klassisch, wunderschön. Etwas, wo ich einfach sitzen und sitzen und sitzen könnte, mein ganzes Leben lang und einfach nur da sitzen und mich freuen. Und dann kommt sie in ihre Räume und die sind runtergerockt. Ja. Da ist nicht viel Geld reingeflossen. Die sehen furchtbar aus. Wirklich, wirklich ein krasses Ding. Ich weiß nicht, wie viel die dir nachgeholfen haben, aber so stelle ich mir das halt auch vor. Und das ist der Kontrast, den... Diese Mitarbeiterräume. Ja, Mitarbeiterräume. Und großartig ist es, wenn es gibt diesen einen Raum, um den mal anfangen, so ein sehr großes Mysterium gemacht wird. Hillary sagt auch zu Steven, als sie ihn rumführt, sie soll ihn rumführen, um ihm das Kino zu zeigen, an diesen Ort darfst du nicht gehen, weil, jetzt muss ich kurz einmal den Namen suchen, weil der Name wird noch öfter fallen, weil... Norman ist da wirklich sehr eigen. Der will nicht, dass du in den Vorführraum gehst. Dem ist das wirklich wichtig. Und dann nachher sehen wir diesen Vorführraum, dem sehr langen Mysterium gemacht wird. Und dann sehen wir auch so einen abgerockten Raum, der vollgeklebt ist mit den Bildern von den Filmstars und den Filmszenen, wo wir sehen, Norman hat hier sein eigenes Reich. Ja. Und das ist so toll, weil Norman sich darüber aufregt, dass die Leute im Kino nicht rauchen sollen. Und dann sitzt er da und raucht seine Zigarette neben den großen Maschinen. Vielleicht ist es ein bisschen gemein, aber der Vergleich, wenn du dir jetzt eine Autowerkstatt vorstellst, wo die ganzen Kalender mit den halbnackten Frauen sind. Ein kleines bisschen ist das das, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist ein totaler Nerdraum und Norman passt da so total gut rein, also um kurz zu dem zum Staff zu gehen, zu den Leuten, die sonst noch in dem Kino arbeiten. Gespielt von Toby Jones, den wir unter anderem im letzten Indiana Jones Film gesehen haben. Der ist großartig. Der sowas ganz Warmherziges, Ruhiges hat immer und auch so ein bisschen Schräges, Verrücktes. Und das ist eine tolle Mischung. Norman ist dieser Filmvorführer, der dann auch irgendwann Steven schafft es, sein Vertrauen zu gewinnen und darf die heiligen Filmrollen tragen und darf dann sogar später die Filmrollen wechseln. Norman, vielleicht hat Norman da so ein paar klischeehafte Monologe, wenn es darum geht zu sagen, was der Zauber des Films ist. Ja, mit 24 natürlich. Bildern pro Sekunde, bla bla bla. Also es steht alles, aber der Zauber. Aber es ist effizient, Magie. Er macht das gut. Ja, es ist toll inszeniert. Es ist halt auch dieser Kabuff und du hast aus diesem Kabuff so diesen kleinen Spalt, von dem du in den Kinosaal blickst und erhaschst so einen Blick von der Leinwand und siehst die Leute, die da sitzen. Das ist natürlich ein toller Ort. Ja, total. Wahnsinn. Das macht die Liebe zum Kino natürlich. Und ich finde es ganz toll, dass der Film sich aber nicht nur darauf stürzt. Weil davon gibt es, also ich meine, es gibt ja schon auch genug Filme, glaube ich, die einfach sagen, ja, Kino ist toll und so referenziell sind und so. Wir hatten schon mal, Liebeserklärungen ans Kino, sonst wäre der Film natürlich so, der müsste eigentlich, müssten wir nochmal so eine Bestenliste machen, aber wir haben eine andere, weil in irgendeiner anderen Episode reden wir schon darüber. Ja, und da gab es den Film noch nicht. Stimmt, wow. Ja. Unser Podcast ist älter als dieser Film. Ja, ja natürlich, aber der Film hat natürlich viel mehr Themen, deswegen, was ich auch wirklich toll finde. Was aber in der Kritik wieder schwierig ist. Aber wir machen einen eigenen Kritiksektor, würde ich sagen. Wir können auf jeden Fall einen eigenen Kritiksektor machen, weil es gibt auch ein paar Sachen, die ich an dem Film kritisieren würde. Ja. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder iTunes, Apple oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Das Kino ist halt der Ort, auf den immer wieder referiert wird, als Fluchtort, als Ort der Schönheit, irgendwie, wo man es schafft, diese Realität hinter sich zu lassen. Aber dann haben wir die Realität unserer Protagonisten. Das erste ist die psychische Erkrankung von Hillary. Ja, die, wie gesagt, nicht 100% definiert wird, die ich aber finde, so gut gespielt ist von Olivia Colman. Die also wirklich, muss man sagen, den Film trägt. Ne? Olivia Colman spielt das so gut. Es ist wirklich der Hammer. Diese Wechsel von dem depressiven, lethargischen, den wir ja am Anfang sehen wir sie eigentlich nur so als depressive, lethargische Frau, die numb ist, weil sie nimmt auch das Lithium dann und sie ist die ganze Zeit in diesem, ausdruckslos. Und das Krasse ist, dass der Film führt uns fast so ein bisschen auf eine falsche Fährte, weil wir haben das Gefühl, wir haben hier einen Menschen, der sich nichts traut, nicht aus sich rausgeht. Und dann gibt es die Momente später, wo wir sehen, wie sie aus sich rausgeht. Und wir sehen, vielleicht hat sie sich deswegen auch so betäubt, weil wenn sie aus sich rausgeht, dann wird es halt wirklich krass und intensiv. Und dann verkleidet sie sich und geht zu dieser Filmpremiere, um die zu sprengen. Oder dann ist sie am Strand und kriegt einen Wutanfall und schreit und steigert sich da rein und schreit Steven dann nur noch an, obwohl er nur einen falschen Satz gesagt hat. Mhm. Nicht mal das. Nicht mal wirklich das, ja. Und dann sehen wir, okay, es wird hier nicht nur eindimensional eine depressive Frau gezeigt, sondern es wird eben auch gezeigt, was mit ihr passiert, wenn sie in so eine manische Phase kommt. Ja, voll. Ja, und dann wird es ein bisschen erklärt, ne? Dann wird ja auch gesagt, sie war dann für ein halbes Jahr weg vom Fenster. Sie musste da irgendwie in eine Klinik, sagt man so, eine Klinik als ominöser Begriff für eine Nervenheilanstalt oder was auch immer damals aktuell war. Und ja, wir bekommen ein gutes Gefühl dafür, wie diese Frau drauf ist, was da los ist. Wir sehen auch, wie sie ihre Medikamente nimmt und davon einiges auch im Schrank liegen hat. Und dann sehen wir auch, wie sie sie eben nicht nimmt, wie sie die Tür zum Spiegelschrank wieder zumacht, ohne die Medikamente zu nehmen. Dieser Mittelteil, wenn sie ausbricht, also eigentlich ab dieser Szene, wo sie gemeinsam mit Steven zum Strand gefahren ist, dann den ersten Ausraster hatte und dann eben ganz lange zu Hause ist und nur Musik hört, Bob Dylan. It's alright, Ma, I'm only pleading. Und sich komplett verschließt und gleichzeitig so paranoid ist und dann eben zu dieser Premiere geht und dann diesen Ausraster hat. To fuck or not to fuck. Was für eine großartige Rede ist das denn? Es hat mich umgehauen. Dieser Mittelteil ist so stark. Olivia Colman spielt das unglaublich gut. Mhm. Und dann haben wir dieses intensive Zentrum des Films, in dem sie einfach komplett ausrastet und wirklich, also einfach komplett drüber ist und wir sind damit konfrontiert und Steven ist damit auch konfrontiert. Steven, der sie liebt und irgendwie versucht, an sie ranzukommen, der mehrere Versuche wagt, und das ist wirklich eine krasse, bestimmt ein Drittel des Films ist dieses krasse emotionale Ding, wo wir mit ihr mitgehen, wie sie in dieser Episode drin ist und da nicht rauskommt. Ja, sie wird zu einer Urkraft, habe ich so das Gefühl, total. Weil sie wirklich schauspielerisch da einfach voll reingeht und alles rausholt aus ihr, was sie irgendwie zur Verfügung hat an Emotionen, an Wut, an Verachtung und so, was halt hochkommt in dieser Phase. Ne? Und das Krasse ist, bei allem, wo man merkt, dass sie drüber ist, dass sie wirklich Hilfe braucht in diesem Moment, hat sie ja auch immer so ein gewisses Recht dahin, ne? Weil sie lehnt sich in diesem Moment krass gegen Alice auf, der sie ja irgendwie auch missbraucht hat, der seine Zeit auf jeden Fall mindestens seine Stellung missbraucht hat, um ihr Sex zu haben und der sie echt scheiße behandelt hat. Und sie wird diese Urkraft und sie hat teilweise auch das Recht dazu und irgendwie feiern wir sie auch ein bisschen dafür, auch wenn wir ihr eben wirklich in so einer hochproblematischen Episode zugucken, die sie auch später bereut. Sie fragt dann ja auch Steven, oh Gott, was war ich peinlich? War das erniedrigend, was ich da gemacht habe? Und er sagt, dass sie irgendwie auch eine Heldin war an der Stelle, was ich total nachvollziehen kann, was genau das ist, was du meinst, oder? Dass wir als Zuschauer wirklich zugucken und denken, ja, irgendwie hat sie recht und ich finde es auch gut, dass sie sich davon löst, von diesem Chef, der die ganze Zeit Sex einfordert. Es hat halt so was Kathartisches, ne? Sie ist die ganze Zeit so betäubt und lässt alles mit sich machen und, hat kaum eine Möglichkeit, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Und dann sehen wir, dahinter steckt so viel Persönlichkeit. Mhm. Auch wenn wir sie dann in ihrem Zimmer sehen und wie sie so eingebunkert ist und das Zimmer ist a mess. Ja. Und es sieht auch aus, da könnte jederzeit ein Brand kommen, weil sie irgendwelche Kerzen angezündet hat und so. Aber wir sehen plötzlich in ihr, die ganze Zeit so verschlossen war, steckt so viel Energie drin. Ja. Ich finde, man sieht vorher schon, dass da viel mehr dahinter steckt, allerdings nicht die Energie. Ich finde, dass Olivia Colman immer wieder es schafft, so leichte Sachen einzustreuen. Ich denke nur daran, wie Steven das erste Mal mit ihr eben da oben in diesem Ballroom ist, der da runtergekommen ist und nach dieser Taube greift. Ja. Und ein bisschen das Hemd nach oben rutscht. Und sie ihn das erste Mal auf eine Art und Weise anschaut, wo man denkt, okay, da hat jemand wahnsinnige Sehnsüchte, die er da auch rein projiziert, ne? Also so. Sie ahnt zwar noch nicht, dass da wirklich irgendwas möglich ist, aber diese Sehnsucht in ihrem Blick, auch wenn der ganz klein gespielt ist, finde ich, es ist wirklich sehr subtil gemacht, aber sie spielt das so stark, dass man es nicht verpassen kann. Es ist eine erotische Szene. Es ist eine verflucht erotische Szene. Es ist so krass. Haut. Es ist unglaublich. Und das nur mit so einem kleines bisschen hochgerutschtem Hemd. Genau, wir sehen nicht mal einen Bauchnabel. Wir sehen wirklich nur so den Ansatz seines Bauches. Und sie guckt drauf und das war's schon. Und das war's. Und das ist wirklich, es ist eine extreme sexuelle Spannung in dieser Szene. Ja. Und sonst ist tatsächlich, wird ihre Romanze gar nicht mit so viel sexueller Spannung erzählt, sondern vor allem mit romantischer Spannung. Weißt du, was das Problem ist? Olivia Colman hatte wahnsinnig Angst vor dieser Sex, vor den Sexszenen, die sie machen musste. Ja. Und hatte so gehofft, dass Sam Mendes die rausgeschnitten hat. Er hat sie nicht rausgeschnitten. Mhm. Und Olivia Colman hat tatsächlich irgendwann öffentlich darüber geredet und hat gesagt, dass sie sich so geschämt hat dafür. Und es ist irgendwie als Schauspieler dann wieder beruhigend zu sehen, dass man auch als Frau mit so einem Standing und mit so einer Kraft, mit so einer Urkraft, trotzdem noch dann am Ende in der Situation ist, zu sagen, ah ja, und stimmt das alles? Ist das alles in Ordnung? Darf ich das zeigen? Darf ich das nicht zeigen? Ich schäme mich auch so ein bisschen für das oder so. Obwohl sie es überhaupt nicht müsste. Wir wissen alle, dass das volle Kanne dazugehört und dass das eine richtig gute, wichtige Szene für den Film ist. Aber sie als Schauspielerin natürlich da verletzlich ist. Ja, wir haben mehrere Sexszenen in dem Film. Ich finde, der Film wahrt immer eine ganz gute Distanz. Also wir sehen die Sexszenen, die sie mit Steven hat, von sehr, sehr großer Distanz. Wir sehen auch, glaube ich, gar keine nackte Haut dabei. Mhm. Also wir haben ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das ihr erster Sex ist, da sind sie oben und nachdem die Taube weggeflogen ist, dann küssen sie sich. Ja. Und dann haben wir diese Szene, wie sie Sex haben, da irgendwie in diesem alten verlassenen Lichtspielhaus und auf diesen Bänken und wir sind wirklich weit weg von ihnen. Das stimmt. Und auch und die Szenen mit Alice, diese Sexszenen, die ja eher beklemmend sind, sind sehr düster. Im Halbdunkel und wir sehen eigentlich nur ihren Rücken und wir sehen von ihm fast gar nichts, weil der Sex besteht auch darin, dass sie ihn masturbiert und er gerne hätte, dass sie ihm einen bläst und sie sagt, nee, will sie nicht und er drückt so nach, so komm, mach schon. Mhm. Oder der Sex besteht darin, dass er sie von hinten nimmt im Büro auf dem Schreibtisch und das ist halt auch so sehr, sehr rough. Alles im Dunkeln. Sehr dunkel und hat keine Nähe. Ich glaube aber mich zu erinnern, dass da noch mehr war, aber ich weiß es nicht genau. Wir haben zumindest so diese, wir haben ja von Hillary diese Duschszenen, wo wir ein bisschen nackte Haut sehen, aber wir sehen auch nicht ihre Brüste oder so, sondern wir sehen sie so. Und das sind ja auch keine erotischen Szenen, sondern das sind ja wirklich auch die, eher so diese depressiven Szenen, wenn sie unter der Dusche steht und sich anguckt irgendwie drüber nachdenkt, was sie überhaupt macht und was sie überhaupt will. Und siehst du, wir von außen beurteilen das so, dass wir sagen, naja, man sieht ja auch gar nicht wirklich was oder man, es ist ja, aber für sie als Schauspielerin ist es einfach, sie hat da so viel reingesteckt, so viel private, sehr, sehr intime Sache. Egal, was man am Ende sieht oder nicht sieht, du bist am Set und hast vor der Kamera eine Sexszene. Ja. Egal, wie dunkel es ist. Es ist einfach, du bist da einfach verletzlich. Ja. Und es ist krass. Ich finde es toll, dass wir haben ja dieses Ensemble in dem Kino, diese Leute, die mit ihr zusammenarbeiten. Und da haben wir diesen Neil, der... offensichtlich die Person ist, die sich am meisten Sorgen um sie macht. Neil, gespielt von Tom Brooke, den wir unter anderem aus dem Rockboat kennen, The Boat That Rocked. Ja, der immer so wahnsinnig süße Nebencharaktere spielt irgendwie. Der auch so ein bisschen wie so das Klischee eines exzentrischen Briten aussieht. Ja, stimmt. Aber er spielt das in dem Film gar nicht so sehr, sondern er ist wirklich der sich wirklich fürsorglich auch um Hillary kümmert. Der redet dann mit ihr, nachdem sie, als so die Romanze anfängt mit Steven, sagt er so, ey, ich mach mir Sorgen um dich. Ich habe so das Gefühl, du weißt, was das letzte Mal passiert ist. Pass auf, dass nicht wieder sowas passiert. Und wo wir kurz noch denken, es könnte auch Eifersucht auf Steven sein, was dann aber sehr schnell weggewicht wird, wenn er später mit Steven redet und auch zu Steven sagt, ey, und pass auf, das und das ist passiert. Ja, und ich will dir das nur nochmal sagen und wahrscheinlich hast du jedes Recht, dir Sorgen zu machen um sie. Mhm. Kleine Nebenfigur, aber toller Charakter, tolle Figur. Total schön. Sie sind alle toll. Ich finde die alle gut erzählt. Ich finde auch die mit der lustigen Frisur. Janine, genau. Auch toll, auch wenn sie nicht so viel Screentime bekommt und nicht so wahnsinnig viele. Aber die hat ja am Anfang auch so ein Auge auf den Neuen geworfen. Ich glaube, sie ist auch so ein bisschen Tool, um zu zeigen, wie Hillary mit Eifersucht umgeht, ne? Ja, vielleicht. Aber sie hat Spaß. Ich finde sie als Spaßcharakter in diesem Ding, ne? Da ist die Premiere und sie sieht immer noch genauso unrepräsentabel aus wie vorher. Hey, es ist Großbritannien der 80er Jahre, der frühen 80er Jahre. Da muss man so aussehen, wenn man unter 30 ist. Das ist eine offizielle, riesige, krasse Premiere, weißt du? Und sie kommt da so. Ja. Und dann natürlich Norman, der irgendwie auch so präsent ist als der Filmvorführer, als der den Zauber Wirklichkeit werden lässt und das mit sehr viel technischem Geschick macht und dem sehr wichtig ist, dass das richtig gemacht wird, damit die Magie nicht gebrochen wird. Dass es eben nicht dieses zu lange Dunkelheit zwischen den Bildern gibt, dass Filmrollen wechseln, wird in diesem Film sehr stark thematisiert. Ja, halte die Illusion aufrecht. 24 Bilder pro Sekunde. Das Publikum darf nicht bemerken, dass es eigentlich nur Standbilder sind. Als ich im Kino war als ich bei Oppenheimer im Kino saß und das war eine Vorführung mit echter Filmrolle. Ja. Habe ich erstmal gemerkt, wie schlecht man das wechseln kann. Wirklich, es war so schlecht. Yeah. Es war wirklich übel, wo ich gedacht habe, what the fuck, die halbe Szene ist weg, was ist hier los? Oh nein. Ja, wirklich. Man hat ja immer, und nun weiß ich das und der Rest des Publikums vielleicht nicht unbedingt, aber du hast immer oben rechts im Bild zweimal in einem gewissen Abstand so und so viele Frames, damit man genau weiß, wann man wechseln muss, so einen kleinen weißen oder schwarzen eingestanzten Punkt. Seit Fight Club wissen das alle. Stimmt, genau. Und den muss man, der kommt zweimal. Einmal als Warnung, es ist bald soweit. Und dann kommt der nochmal, um zu sagen, in so und so viel Frames musst du wechseln. Und als Filmvorführer musst du das drauf haben. Und in dem Film, wir haben da gesessen wirklich und dann kam der Punkt einmal und dann wechselte das die Szene. Nein, nein, er hat's verkackt. Und er hat's richtig verkackt. Shit, das ist hart. Aber na klar, FilmvorführerInnen arbeiten digital heutzutage, ne? Ja, was kümmern Ahnung. Die sich um Filmrollen? Ja, ne, genau. Und das war schon bitter. Da habe ich gedacht, ach hart. Du Scheiße, meine Güte. Hat sich irgendjemand beschwert? Ist irgendjemand aufgesprungen und hat gesagt, ey, gib uns diese 30 Sekunden wieder? Nee, das Ding war, es war ja kein Dialog glücklicherweise, der unterbrochen wurde. Aber es war etwas, wo ich gedacht habe, okay, ich habe mich jetzt hier um 30 Sekunden Film beschissen gefühlt. Yeah. Weil ich nicht weiß, was will der Filmemacher mir an dieser Stelle noch erzählen. Dann kommt der Szenenwechsel. Natürlich haben die das vielleicht auch so getimt, dass man das mit der neuen Rolle eine neue Szene anfängt, sodass das eine Allowance bringt. Aber das ist trotzdem, also mir da fehlt einfach Zeug. Ja. Ja, das ist hart. Das ist einfach schlecht. Ja. Naja. Genau, und das scheint also eine Kunst zu sein, die unser Filmvorführer besonders leidenschaftlich vorführt. Neben der psychischen Erkrankung von Hillary ist das zweite große Ding, das im Weg steht von ihrer Beziehung mit Steven, der Rassismus, den wir im England der frühen 80er haben. Und es gibt eine ganz frühe Szene, wo das eine Rolle spielt. Ihre Romanze hat gerade erst angefangen und es kommt ein rassistisches Arschloch ins Kino. Und er wird von Steven, der die Tickets reißt, darauf hingewiesen, dass er nicht mit seinen Chips, die er da gerade isst, reingehen kann. Also Pommes quasi. Chips im Sinne von Englisch Fish and Chips. Also er hat die auch wirklich so ganz klassisch in so einer Zeitung eingewickelt. Ja. Und der regt sich zuerst, dieser Besucher regt sich zuerst drüber auf, allgemein, und ist dann aber kurz davor, einen rassistischen Slur zu sagen. Und Hillary löst die Situation so auf, dass sie Steven nicht zur Seite steht, sondern einfach versucht, so mit guter Miene zu sagen, hey, ach kommen Sie jetzt sind Sie doch fast fertig und so weiter, essen Sie es noch schnell zu Ende und das irgendwie aufzulösen. Und sie ignoriert den Rassismus darin, woraufhin Steven wirklich wütend weggeht. Und Hillary versteht das nicht. Und das zeigt uns auch so ein bisschen, was hier problematisiert wird, nämlich dass wie Hillary als Weiße überhaupt nicht versteht, wie krass Rassismus für Steven alltäglich ist und wie oft er auch einfach Angst hat und wie oft er auch einfach ständig vor Rassismus fliehen muss. Wir haben darauf irgendwann eine Szene, wo sie ihn beobachtet aus der Entfernung, wie er von Neonazis angemacht wird, vorher sogar. Das ist schon vorher, und genau, wir haben dieses Thema der Rassismus im England der frühen 80er Jahre und genauso wenig wie Steven mit ihrer psychischen Erkrankung klarkommt, kommt sie mit der Tatsache klar, dass es Menschen gibt, die halt ständig dem ausgesetzt sind. Ja, ich finde die Szene total gut gemacht, weil er rennt raus und ich glaube auch, dass wir heute noch im Kino sitzen, uns den Film anschauen und in dieser Szene vielleicht nicht immer sofort genau verstehen, warum er so extrem reagiert. Wir wissen um den Rassismus, aber warum er so extrem reagiert, ist uns als nicht schwarze, weiße Personen vielleicht nicht immer 100% klar. Deswegen klärt der Film das einmal auch kurz, indem er das Gespräch anfühlt. Ja. Sie rennt ihm nämlich hinterher. Und fragt dann, was denn los und kannst du nicht wegrennen, wir kommen noch mit zurück oder so. Ich weiß nicht genau, was sie sagt. Und er sagt, you're just making it worse by pretending it's not there. Yep. Und da wird mir als Zuschauer spätestens dann klar, okay, das natürlich, das ist das große Problem. Wenn wir alle so tun, als wäre es nicht da und es totschweigen, dann wird sich nichts ändern. Yeah. Keine Chance. Und ihr diesen Konflikt mit Weglächeln lösen, ist halt insofern auch die falsche Reaktion, weil sie einfach in dem Moment dem Rassisten beisteht. Ja. Wenn auch nur sekundär, wenn auch nur indirekt. Ja. Aber sie sagt, ich ignoriere deinen Rassismus. Und damit sagt sie zu Steven, ich ignoriere, dass du gerade wieder rassistisch verletzt wirst. Genau. Und er sagt dann natürlich völlig berechtigterweise, he should leave, not me. Ja. Und ja, auf jeden Fall, volle Kanne. Aber Da sitzen wir natürlich dann zwischen zwei Stühlen als Kinobetreiber zum Beispiel. Ne? Du hast den einen, auf der einen Seite den Kunden, der angeblich immer König sein soll. Und auf der anderen Seite diese krasse Situation, den Rassismus, der in den 80ern einfach auch nicht so behandelt wurde, ne? Der einfach totgeschwiegen. Also deswegen passt das ja auch in den Film so sehr. Das ist halt die 80er, das sind die Zeit, wo einfach das möglichst totgeschwiegen wurde und nicht weiter darüber geredet wurde. Ja. Es wird ja kein konkretes Datum genannt, wo wir uns befinden, aber offensichtlich Anfang der 80er, zum einen, weil er sagt jetzt mit 81. Thatcher. Ah, wird es konkret gesagt? Ja, es gibt ja auch ein Silvester. Natürlich. Es gibt das Silvester. Wir sind 1981, Thatcher kommt an die Regierung und dann gibt es dieses, im Jahr 1980 hat, darauf referiert er auch ganz kurz, wenn er sagt, was in Brixton war, hat die Polizei diese Swamp 81 gemacht. Das war so eine Massendurchsuchung von jungen Schwarzen, woraufhin es zu Straßenschlachten kam. Wir hatten eigentlich Anfang der 80er Jahre, hatten wir die ganze Zeit in Großbritannien, vor allem in Südengland, hatten wir diesen Konflikt zwischen jungen Schwarzen und der Polizei. Ja. Es gab Straßenschlachten, es gab Verhaftungen, es gab absolut unverhältnismäßige Gewalt von Polizisten gegen Schwarze, gegen Jugendliche. Und gleichzeitig hatten wir eben dass die rechten Narrative im Bürgertum stärker wurden. Ja. Die Konservativen hatten irgendwie so eine Hochzeit. Margaret Thatcher war dann ja auch ewig lange Regierungspremierministerin. Und wir hatten daneben noch das Aufkommen, was wir dann später auch im Film sehen, des Rechtsradikalismus. Dadurch, dass es Teile der Skinhead-Bewegung zum White Power Nationalism und Rechtsradikalismus hingezogen führen, bis hin zum Neonazismus. Ja. Und das ist der zeitliche Kontext, in dem wir uns befinden, und Steven wird permanent damit konfrontiert. Er wird damit konfrontiert, dass er rassistisch beleidigt wird von Bürgern. Er wird damit konfrontiert, dass er Angst hat vor Polizisten. Er wird damit konfrontiert, dass er gejagt wird von Neonazis. Mhm. Bis hin zu dieser Szene relativ am Ende dann, wo sie das Kino stürmen bei einer Neonazi-Demonstration. Ja, das ist auch krass gemacht, oder? Also im Kino war ich so erschlagen davon, weil du einen riesigen Bildschirm, diese riesige Front vor dir hast, wo diese Leute vorbeifahren erstmal und dann kommen diese Nazis und das ist eine wahnsinnige Macht, die dir da entgegenbricht. So düster, weil sie lächeln ja, sie gucken ja, was ist das? Da kommen ja Motorradfahrer, genau. Sie wissen nicht genau, was das ist, und dann stellen sie plötzlich fest, shit, da werden irgendwelche nationalistischen Parolen gerufen und irgendjemand sagt dann, okay, wir machen jetzt erstmal das Kino zu, damit hier keiner reinkommt, weil sie sehen natürlich auch, scheiße, wir haben hier Steven stehen und der ist Zielperson von denen, und wie sich dann diese Horden an der Tür sammeln und ihn anschreien und gegen die Tür klopfen und denkst noch, fuck, jetzt passiert was Schlimmes. Ja, und wenn du dann noch einen richtig guten Sound hast, der dir das alles richtig reinhämmert, das war im Kino wirklich hart. Ja, es ist auch, in dem Moment hört man am ehesten Trent Reznor raus, es ist nämlich ein Dröhnen und nicht das Hans-Zimmer-Dröhnen, nicht das pompöse Hans-Zimmer-Dröhnen, was wir von Christopher Nolan kennen, sondern wirklich dieses kakophone, unangenehme und dann werden die Türen eingeschlagen und die kommen rein und diese krasse Ohnmacht, diese Hilflosigkeit in dieser Situation, dass er umzingelt ist von den Neonazis, sie fangen an, ihn anzupöbeln, und Steven ist sehr aufrecht, wir werden gleich nochmal über Steven als Charakter reden, und wehrt sich gegen sie und wird dann halt böse verprügelt und kommt ins Krankenhaus, und wir wissen auch tatsächlich zuerst nicht, wie gefährlich es ist, es könnte alles sein, also es sieht ja in dem Moment, wo er im Krankenwagen ist und sie ihn versuchen zu stabilisieren und Hillary fährt mit ihm in den Krankenwagen, haben wir im Moment das Gefühl, okay, er kämpft ums Überleben jetzt. Ja. Und kommt dann ins Krankenhaus und dann lernt Hillary zum ersten Mal seine Mutter kennen. Darauf warte ich die ganze Zeit schon. Diese Mutter ist noch eine Figur, die ich unbedingt nach vorne heben will als Schauspielerin. Einfach die macht das so wahnsinnig gut. Delia Morey soll sie heißen als Figur, gespielt von Tanya Moody, die das so gut macht. Ja. Die hat so viel Kraft und so viel Ruhe in dieser, also so viel Kraft in der Ruhe einfach. Und es gibt so kleine Momente zwischen ihr und Olivia Colman, die so viel mehr sagen, als das Drehbuch sagt. Ja, das Fantastische ist, dass sie es wirklich geschafft haben, hier eine sehr ambivalente Figur zu erzählen. In wenigen Momenten, dass wir das Gefühl haben, sehr viel zu erfahren, was in ihr vorgeht, ohne dass das auserzählt wird. Ja. Offensichtlich tut sie sich schwer damit zu akzeptieren, was für eine Beziehung das Steven hat. Er hat ihr von dieser Beziehung erzählt. Ja. Und er hat ihr auch offensichtlich von dem Strandvorfall erzählt. Sie fragt nämlich Hillary konkret, sind sie die vom Strand? Und sie ist jetzt nicht so, dass sie sagen würde, hey, geil, Steven, ich freue mich so für dich. Aber gleichzeitig merkt sie auch, dass diese Beziehung Steven unglaublich viel gibt. Und das sagt sie dann auch sehr, sehr konkret. Das ja. gehört zu den weniger subtilen Momenten, wo sie dann wirklich ja. sagt, keine Ahnung, was mit dir und meinem Sohn ist, aber ich sehe, dass du ihn glücklich machst. Ja. Und ich finde ja sonst, dass man solche Sachen nicht unbedingt aussprechen muss. Ich finde aber in diesem Fall ist vollkommen gerechtfertigt und richtig, weil es für Olivia Colmans Charakter wahnsinnig wichtig ist. Ja. Das löst ja bei ihr was aus. Ja, total. Das hilft ihr ja auch und es bringt ihr ja auch gen Ende. Dadurch verdient der Film, dass sie am Ende lächeln darf, wenn sie in die Zukunft schaut, da als letztes Bild. Ja. Na, es ist halt auch spannend, weil wir sehen, dass sie sehr lange damit kämpft, ob sie überhaupt zu Steven ins Krankenhaus gehen ja. soll. Ja, wir hatten ja auch den Moment, dass er hat ja diese zweite, nicht Romanze, sondern eher offensichtlich das, was wie die Frau, die seine Mutter mit ihm verkuppeln will, nämlich Ruby, von der wir nicht so genau wissen, wie sie in Stevens Leben steht, aber irgendwie scheint seine Mutter sehr, sehr, sehr, sehr wichtig zu sein, dass er mit ihr sich beschäftigt. Ja. Und sie ist eine alte Liebe von ihm. Die hat im Krankenhaus von der Mutter gearbeitet und er begegnet ihr durch Zufall wieder, nachdem Hillary im Krankenhaus ist und sie knüpfen wieder Kontakt. Und ja, es ist eben auch dieses spannende Moment dann mit drin, dass auch Steven irgendwie so sieht, ist diese Beziehung, die ich zu Hillary habe, jetzt überhaupt die richtige Beziehung oder ist nicht eigentlich das meine Welt? Diese junge Schwarze, die für meine Mutter gearbeitet hat, in die ich verliebt war. Das ist auch die Frage, die wir uns als Zuschauer stellen in dem Moment. Ne? Sobald sie im Kino steht und ihn anlächelt und er so, oh, wie cool, jetzt hier, da bietet sie sich gerade was an. Und wir als Zuschauer denken, das tut mir wahnsinnig leid um Hillary, aber ist das vielleicht das, was es sein sollte oder nicht sein sollte? Oder darf man das entscheiden oder als Zuschauer? Ja. Geht der ganze Ding durch meinen Kopf durch und ich denke dann viel mehr, als ich den Rest des Films darüber nachgedacht habe, darüber nach, was das eigentlich für eine Beziehung ist. Die sind ja altersmäßig doch recht weit auseinander. Das ist mir den ganzen Film überhaupt nicht in den Kopf gekommen, aber in dem Moment kommt es mir in den Kopf. Nee, weil der Film schafft das wirklich gut zu erzählen, total ohne es krass. Zu erzählen, ohne es groß zu problematisieren. Ja, wahnsinnig gut. Und dann gibt es ja auch diese Ruby wird ja auch nicht als Antagonistin von Hillary inszeniert, sondern es gibt wirklich diese schönen Momente, wo er mit ihr unterwegs ist. Ja. Sie hat ihm damals das Herz gebrochen, er ist froh, mit ihr wieder zusammen zu sein. Mhm. Dann kommen sie an Hillary vorbei, es gibt dieses wirklich, was wir Steven öfter sehen, dann später öfter sehen, machen sehen, dieses Ausatmen. Und dann beschließt er sich aber doch nochmal zu Hillary zurückzugehen und sie anzusprechen. Ja. Was ich auch eine starke Entscheidung finde. Total. Und es wird nicht unangenehm inszeniert, wie dass da eine große Dreieckskonstellation wäre oder so, sondern Ruby ist dann einfach auch präsent und ist auch einfach so der Gegenentwurf zu Hillary natürlich in seinem Leben. Sie kommt daher, wo er herkommt. Sie weiß, womit er sich auseinandersetzt, welche Probleme er hat. Mhm. Sie ist in seinem Alter. Mhm. Sie hat seine Hautfarbe. Seine Mutter liebt sie offensichtlich. Ja, also gleicher kultureller Hintergrund, wenn es jetzt um Hautfarbe geht. Ja. Ja. Ja, also, aber das ist so ein Moment, der so gleichzeitig so traurig ist, weil man denkt, ja, irgendwie ist das so das To-Go-Ding, aber warum sollte es das eigentlich sein? Ja. Und dann kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich anfange, den Film ein bisschen zu kritisieren. Ja. Und ich frage, ist Steven zu perfekt? Ist Steven zu nett, zu cool, zu kümmert er sich zu sehr um Hillary, ist er zu fürsorglich, ist es einfach ein zu flacher Charakter, weil er zu gut ist? Ja, das kann sein. Er ist überhaupt relativ zweidimensional, nicht mal eindimensional, aber zweidimensional. Er ist vor allem dazu da, für Hillary die Bühne zu bieten, habe ich das Gefühl. Er darf nicht einmal feige sein. Er darf nicht einmal sagen zu Hillary, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr auf dich, du bist ja total verrückt. Ja. Er darf, selbst nachdem sie ihre Episode hatte, geht ihr nochmal zu ihr und versucht ihr wirklich zu helfen, klingelt mehrmals. Wenn er mit seiner neuen Freundin bei ihr an der Bank vorbeigeht, geht er nochmal zu ihr, redet gut mit ihr. Ja. Er ist einfach... Er ist wirklich ein Musterknabe. Mm. Und ich glaube, es hätte dem Film gut getan, ihm ein bisschen mehr Wut zu geben, weil er hat jedes Recht auf diese Wut, genau wie Hillary. Voll, natürlich, absolut. Und auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr Angst und Feigheit zu geben, auch wenn er sich diesen Neonazis stellt. Selbst das ist so ein würdevoller Moment, wenn er umzingelt ist von 20, 30 Neonazis und er steht da und sagt, ey, ihr seid voll die feigen Leute und das er hat mich steht gewundert. Immer noch aufrecht. Das stimmt, das hat mich gewundert. Er rennt nicht weg. Ja. Und vielleicht hätte es dem Film gut getan, ihm ein bisschen Würde zu nehmen, um ihm dadurch ein bisschen mehr Echtheit zu geben. Ja, das stimmt vielleicht. aber dann wollen wir denn jetzt schon in die Kritikecke gehen? Also was heißt schon? Wir sind über eine Stunde. Ja, naja, ich bin jetzt, das ist so, weil jetzt sind wir so in diesem Steven-Part und wenn ich mir Steven betrachte, dann denke ich, ja natürlich, er ist dafür ganz viele tolle Momente und ich finde es schön, dass er nochmal zu Hillary geht, dass er wirklich um sie kämpft und dass er nicht einfach so aufgibt. Aber dann irgendwann kommt so diese Frage, ja, das ist toll, dass er macht, das ist toll, dass er es macht, das ist toll, das ist toll, das ist toll, das ist toll. Könnt ihr mir ein bisschen was Negatives geben? Ja, ist richtig. Die Sache ist die, es gibt viele Kritikpunkte, die immer wieder aufkommen, wenn man darüber liest, was andere an diesem Film finden oder eben nicht finden. Alle finden ganz großartig, was Roger Deakin da gemacht hat, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Musik wird meistens auch gelobt, aber das Problem ist oft in der Erzählung, dass die Figuren zu flach seien. Also gerade Steven, aber auch die Erzählung der psychischen Krankheit und dass verschiedene andere Figuren nur sehr flach daherkommen, wie zum Beispiel eben Norman, der Filmvorführer und so weiter, die sehr flat erzählt werden. Und ich finde bei keiner Figur finde ich das zutreffend, außer halt bei Steven, wo ich das zumindest mich frage. Also ich finde, die psychische Krankheit ist überhaupt nicht flach erzählt. Ich finde, sie kriegt wirklich eine große Ambivalenz, sie kriegt viel Persönlichkeit. Sehe ich überhaupt nicht. Und klar, natürlich spielt sich sehr viel um Hillary ab. Aber die anderen Figuren erfüllen trotzdem ihren Part so, wie sie es sollen. Ich muss nicht noch mehr über Norman erfahren, als das, was ich erfahre in den wenigen Sätzen, wo er was sagt über sein Leben. Er erzählt ja von seinem Sohn irgendwann mal. Ja, genau. Aber Steven ist... Ja, ich finde, Steven hätte man ein bisschen mehr Kanten geben können. Weißt du, bei Steven kann ich es jetzt auch noch ein bisschen mehr nachvollziehen, weil mir das tatsächlich auch dann so ein bisschen aufgefallen ist. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Kritikpunkte aus der Kritik mir während des Films so wurscht sind. Ich habe die Kritikpunkte vorher gelesen, bevor ich den Film nochmal gesehen habe, weil das jetzt zeitlich so funktionierte. Das habe ich sonst nie. Ich gucke mir den Film sonst völlig ohne irgendwelche Kritiken vorher zu lesen oder völlig ohne irgendwelche weiteren Informationen an, um einen ungefilterten Eindruck zu haben. Aber da ich den Film schon mal gesehen habe vorher und schon kannte, habe ich gedacht, diesmal geht's andersrum. Das heißt, ich habe den beim zweiten Mal gesehen mit all den Kritikpunkten im Kopf, die mir vorher aufgefallen sind, die mir vorher im Internet in der Recherche aufgekommen sind und nichts davon hat irgendeine Rolle gespielt, sobald ich so 10 Minuten im Film drin war. Ja. Der Film schafft es so sehr auf der Gefühlsebene so viel zu bieten, dass die intellektualisierte Ebene im Sinn von ich will aber hier, da muss man doch mehr Ausarbeitungen dahin oder dahin, ich kann sie alle verstehen und zwar nicht, weil sie was sagen, sondern weil sie was spielen. Ich kann jede Figur hundertprozentig fühlen und das ist das Wichtige an dem Film, finde ich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr schon ins Fazit reinrutschen. Da brauchen wir gleich noch einen Einspieler. Der andere große Kritikpunkt ist, dass in diesem Film 3 große Themen verhandelt werden, die eigentlich jeweils einen eigenen Film bräuchten. Hast du das Gefühl, dass das immer zu kurz kommt, weil dann schon das nächste Thema drin ist? Nee. Ich finde, nämlich auch nicht. Ich finde, jedem dieser Themen wird genug Platz gegeben. Und ich finde zum Beispiel der psychischen Erkrankung wird mehr Platz gegeben und vor allem mehr Raum zum Atmen als in so manchem Film, der auf 90 Minuten nur dieses eine Thema erzählt. Ja, krass, oder? Es ist so seltsam. Aber wie schaffst du das? Du musst ja ein Wunder geschehen lassen, dass du in 90 Minuten 3 Filme erzählst, was andere nicht mal in 90 Minuten schaffen. Also vielleicht könnte man anbringen, dass das Thema Rassismus ein bisschen kurz kommt. Dass es so in einzelnen Szenen, Schlüsselszenen abgehandelt wird. Das ist das Einzige, wo ich wirklich auch sagen könnte, okay, jetzt intellektualisiert hinterher, vielleicht könnte man da mehr mitmachen. Aber dadurch, dass der Film wirklich auf dieser Erlebnisebene und auch, was du sagst, ne, diese Perspektivwechsel. Es ist nicht schlimm, weil wir diese Perspektiven haben. Und wir kriegen den Glimpse von Rassismus, den wir mitkriegen, kriegen wir durch Hillarys Augen mit. Ja. Und das finde ich spannend. Natürlich ist das... Man könnte jetzt sagen, ja, gib doch mehr die Perspektive von Steven, der das wirklich erlebt. Ja. Aber andererseits erleben wir halt auch ihre psychische Erkrankung in der radikalsten Form auch eben nur durch die Perspektive von Steven. Ich finde es total gut, weil es in beiden Fällen den Blick von außen gibt und uns vielleicht so am stärksten sogar die Perspektive der Beobachter gibt. Und wenn wir natürlich sagen, das Überthema ist Kino, dann haben wir hier die Perspektive von Menschen, die beobachten, was im Leben von anderen Menschen passiert und irgendwie versuchen, damit umzugehen und darauf zu reagieren. Und das ist nicht perfekt. Bei Steven ist es vielleicht ein bisschen zu perfekt, aber es ist nicht perfekt, wie die Menschen damit umgehen. Es ist überhaupt nicht perfekt, wie Hillary mit dem Rassismus umgeht, den Steven erleiden muss. Aber sie bemüht sich. Und das ist halt das, was du auch erstmal leisten kannst, wenn deine Perspektive eingeschränkt ist. Ja, voll. Ich finde es total gut, dass wir da hinkommen. Gerade der Perspektivwechsel, den ich noch nicht so präsent hatte, der mir noch nicht so in der Reflexion klar war. Ich finde bezeichnend dafür, was dieser Film in Perspektiven macht, ist eben diese Szene, wenn wir Hillary im Kino sehen, wenn sie sich von Norman einen Film vorführen lässt. Ja. Und wir sehen auch Hillary von vorne, wie sie ergriffen ist von dem Film. Ja. Aber wir sehen auch ganz viel, die meiste Zeit über in der Szene, würde ich sogar behaupten, wie Norman sie betrachtet, wie sie den Film betrachtet. Wir haben die Perspektive von dem Betrachtenden auf die Betrachtende, auf die Betrachtung. Ja. Und das gibt dem Film in diesem Moment eine gewisse Distanz zum Betrachtenden, aber gleichzeitig eine unglaubliche Stärke, weil es eben diese Nähe zum Betrachtenden... Also geht es um Empathie? Ja, absolut. Empathie ist ganz wichtig und der Film zeigt, wie Empathie eben entstehen kann, dadurch, dass du deine Perspektive, und wenn es nur durch so einen kleinen Spalt vom Vorführraum ist, ein bisschen aufbrichst und siehst, was machen andere, was erleben andere. Ja. Oder wenn du es dir sagen lässt. Hillary lässt sich von Steven sagen, und das, was in Brixton passiert und das, was in Bristol passiert, das ist alles zum Kotzen und Fetcher und so weiter. Ja, und liest du mal Zeitung. Genau. Ja, genau. Und Steven lässt sich von Hillary in ihrem Redeschwall sagen, was sie alles beschäftigt, obwohl es dann wirklich nur noch Worte von einer Manischen sind. Ja. Und hört auch einfach nur zu. Mhm. Das ist die Stärke eigentlich dieses Films, dass das stimmt, die Perspektive in der Wahrnehmung aufgebrochen wird. Hm. Ein Stück. Nur ein Stück, aber es reicht. Es gibt schon was. Das ist schön. Vielleicht ist es genau das, was die emotionalen Szenen des Films auch so effektiv macht, weil es wirklich die ganze Zeit um Empathie geht und ich einfach empathisch mitgehen kann die ganze Zeit. Wir fühlen mit Hillary und wir fühlen mit Steven. Und das ist schon stark, wenn du zwei Protagonisten hast, die beide ihr komplett eigenes Paket zu tragen haben und trotzdem kriegen beide Raum. Ja. Ich finde es interessant, jetzt kommt mir so ein bisschen der Gedanke, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns mit Mental Illness und mit dem Rassismus und so weiter ja auch ein bisschen besser auskennen als in den 80ern. Und dass es vielleicht heute viel besser ist, den Film so zu machen, als es damals gewesen wäre. Weil damals hättest du viel mehr ausholen müssen mit dem Rassismus. Mhm. Hättest du viel mehr erzählen müssen. Ja. Das kommt daher, das sind die Leute, übrigens die Skinheads gibt's jetzt auch. Das hättest du viel mehr ausbreiten müssen, viel mehr erzählen müssen. Und heute, wo du ein bisschen vielleicht voraussetzen kannst, dass der Zuschauer zumindest ein Grundwissen mitbringt, ist es vielleicht auch nicht nötig, immer die ganze Zeit. Also viele Filme machen das hervorragend und können das auch und müssen das vielleicht dann auch, weil die Art und Weise es zu erzählen so ist. Aber in diesem Film braucht es das einfach nicht, weil wir das mitbringen, das Wissen. Ja, der Segen des Retrospektiven. Ja, genau das. Deswegen funktioniert es ja auch, weil es in den 80ern einfach ist. Und wir wissen, was da passiert ist. Auch nicht im Einzelnen. Du hast vielleicht auch ein bisschen recherchieren müssen, was eigentlich mit Thatcher und so weiter in den 80ern war. Ja. Aber, ne? Ich kannte die Schlagworte Bristol und Brixton, wo diese Riots waren und das Polizeivorgehen. Das kannte ich vorher nicht. Ich kenne mich auch nicht gut aus mit britischer Geschichte. Ja. Wollen wir kurz zu dem Schluss ihrer Beziehung springen, zu dieser Abschlussszene, nachdem sie ihn im Krankenhaus besucht hat? Sie hat ihm noch diese Root Boys Schallplatte geschenkt. Jetzt habe ich wirklich CD gesagt. Du hast gerade CD gesagt. Ein Kind der 90er. Ja. Und sie geht dann ins Kino und lässt sich den Film zeigen und dann kommt es eben zum Abschied, weil Steven dann doch beschließt, Architektur zu studieren und das in Bristol. Das heißt, er wird wegziehen. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, du musst das machen. Ja. Lass dir nicht von anderen Leuten sagen, was geht und was nicht. Und auch hier wieder diese Ambivalenz, wenn sie sagt, oh, das ist toll und ja, ich gönne es dir und es ist schön und wir sehen aber auch diese Traurigkeit dahinter. Sie spielt das einfach zu gut. Es ist unglaublich. Ich bin so bei ihr, weil sie die ganze Zeit und sagt, well, that's nice. Und dabei so lächelt auf eine Art und Weise, wo ich denke, boah, es bricht ihr gerade das Herz. Aber es ist gut, dass sie es nicht brechen, sondern dass sie das so stehen lassen. Mhm. Und dann kommt es ja zu dieser Verabschiedung auf der Bank, die letzte große Szene. Und sie ist einfach nicht in der Lage, ihm in die Augen zu gucken. Ganz, ganz kurz auch ein ganz schreckliches Filmklischee. Warum haben wir immer in Filmen diese Momente, wo sie sagen, und ich habe beschlossen, ich werde umziehen. Wann denn? Morgen. Warum? Warum muss es immer tomorrow sein? What the fuck? Weil du hast nur noch 5 Minuten Film übrig. Natürlich musst du in das in 7 Tagen, dann überspringt diese 7 Tage. Aber niemand macht das so. Wieder eine Momente, wo das hier übersteuert alles, aber mal gucken. Okay, Park, sie sitzen auf der Bank und sie kann ihn nicht angucken. Sie kann ihn einfach überhaupt nicht angucken und sie spielt das so gut. Und ich denke die ganze Zeit, ich habe gelernt als Schauspieler, ich muss mindestens ich muss meinen Blick so weit heben, dass die Kamera wenigstens meine Augen sieht, damit ich verstehe, was dieser Charakter denkt. Und ich sehe ihre Augen nicht ein einziges Mal und ich verstehe volle Kanne, was mit ihr los ist. Es ist so gut, sie sendet das einfach so gut, sie spielt das so wahnsinnig gut. Und scheiß drauf, auch in diesem Fall, dass es so ein Klischee ist, aber es ist so ein toller Katatia-Moment, wenn sie ihm dann hinterher rennt und schreit nochmal Steven und ihn dann umarmt. Also wir warten die ganze Zeit darauf und denken, ja, okay, das kommt jetzt. Volle Klischee-Kanne. Und Sam Mendes ist nämlich auch ganz gut darin, so Klischeesachen zu erzählen, aber so zu machen, dass du sagst, scheiß drauf, dass es ein Klischee ist. Es ist einfach so gut in diesem Moment. Es funktioniert einfach so krass. Also ich bin auch ein bisschen erstaunt, weil das wirklich so tief in diese Kiste greift, ne? Diese Klischee-Kiste. Ja. Aber irgendwie schafft er es, so auch so kameratechnisch das so aufzulösen, dass wir sie jetzt nicht ewig lange angerannt kommen sehen im Hintergrund oder ihre Entscheidung da irgendwie, sondern es ist einfach auch sehr gut geschnitten auch dann. Und das ist, was du mich ja immer so gerne fragst, diese typische Wie geht's weiter Frage, ist es ein optimistisches Ende? Ist es ein pessimistisches Ende? Was ist es für ein Ende? Es ist natürlich ein optimistisches Ende, weil sie natürlich über die Kamera hinweg in die Zukunft schaut und zwar mit einem beginnenden Lächeln auf den Lippen. Und bei ihm wissen wir ja, bei Steven wissen wir ja sowieso, dass bei ihm alles glatt laufen wird, weil er ist der perfekte Mensch. Ja. Also insofern keine Sorge bei ihm. Ja. Und es ist natürlich bittersweet, weil wir wissen, dass sie da gerade jemanden gehen lässt, der wahrscheinlich nie wieder in so einen Menschen wird es einfach in ihrem Leben so nicht mehr geben. Die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Es wird, aber sie wird davon sehr lange zehren. Und ich hoffe, dass sie es irgendwie schafft, nicht wieder an den Moment zu kommen, wo sie sagt, ich nehme die Medikamente mal nicht mehr, weil mir geht's ja gerade gut. Warum sollte ich denn jetzt die Medikamente nehmen? Weil das ist nämlich der Grund, warum sie überhaupt in diese ganze Scheiße reingeraten ist. Das Schöne ist ja, dass wir so einen Film beenden können mit dem Gedanken, dass es eigentlich egal, wie es weitergeht. Weil die bittere Wahrheit, und das ist der Eskapismus wiederum, weil die bittere Wahrheit ist, natürlich wird sie irgendwie in ein paar Jahren nochmal sowas haben. Ja, sie hat eine chronische psychische Erkrankung. Ja. Und das wird wiederkommen. Sie wird wieder manische Phasen haben, sie wird depressive Phasen haben. Ja. Aber wie gesagt, der Film ist eigentlich, das Schöne am Kino ist, dass es uns eben diesen Rahmen gibt und sagt, jetzt wird der Vorhang geschlossen und jetzt hören wir noch einmal ein tolles Gedicht und es ist vorbei. Ja. Jetzt sind wir fast schon wie, als wenn es Ende der Episode erreicht wäre, aber wir haben noch eine Top 3 zu lösen, Plor. Dann lass uns doch da mal reinspringen. Okay. Unsere Top 3. Und wieder einmal ein wundervoller Jingle. Okay, ja, cool. Was für eine Top 3 haben wir? Moment. Top 3 Strandszenen. Ach, Strandszenen. Wir haben in diesem Film so eine tolle zentrale Strandszene. Ja. Wir haben noch nicht über Strände geredet in unserem Podcast. Wir müssen Warum über Strände eigentlich? Reden. Das ist doch das Klischee eines Kinofilms. Voll. Der Strand. Ich habe keine Szene dabei, wo Menschen im Sand liegen, sich küssen und die Wellen über sie gehen. Was? Das gibt's ja wohl nicht. Das ist die berühmteste Strandszene der Filmgeschichte, ne? Auf meinem Platz 1 ist Baywatch. Das glaube ich dir nicht. Schade. Also es gibt diese eine berühmte Filmszene am Strand, wo sie liegen und sich küssen und das Wasser From Here to Eternity 1953 wurde parodiert in 200.000 Filmen? In Shrek. Aber auch vor allem in der eine unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Okay. Habe ich nicht drin. Und ich habe keine Szene, wo irgendjemand am Strand liegt und sich küsst. Okay. Ich glaube, ich habe auch keine. Ich hätte zwei Honorable Mentions. Soll ich dich schon mal raushauen? Hast du Honorable Mentions? Ja, komm, hau raus. Inception. Ganz banal. Tolle Szene, wenn er ganz am Ende am Strand liegt. In diesem Traum, im Traum. Mhm. Übrigens, kleine Sehempfehlung. Ich habe vor kurzem auf YouTube entdeckt, Inception in Realtime. Inception hat ja diese Schnitte zwischen den Szenen in Zeitlupe, um zu zeigen, wie die Zeiten in den verschiedenen Traumebenen ablaufen. Irgendjemand hat das zu so einem Mosaik geschnitten, wo dann die vier Bilder nebeneinander sind und die laufen dann natürlich ganz schnell ab alle. Ja. Und es ist nur noch halb so lang, der Film, nicht mal. Fünf Minuten, krass. Genau, Inception, tolle Szene. Er landet an dem Strand und es ist halt so alles verlassen und komisch. Platz vier, genau. Andere Honorable Mention. Planet der Affen. Gott sei Dank habe ich ihn gerade nicht in die Liste genommen. Ich habe gerade nochmal sortiert und Planet der Affen ist rausgefallen. Ey, du hast so über Planet der Affen gelästert und hergezogen. Die Szene ist ikonisch. Die Szene ist einfach ikonisch. Das ist schon gut. Ja, ich spoilere jetzt nicht, aber Planet der Affen hat eine tolle Strandszene. Ja. Mein Platz 3. Mhm. The Road. Der Film über einen Vater, der mit seinem Sohn durch eine Endzeit reist, zu Fuß, und alles ist verlassen und verwest und die Bäume sterben. Und sie wollen ans Meer, weil sie hoffen, dass es da besser aussieht. Cormac McCarthy hat die Vorlage geschrieben. Der Film ist von John Hillcoast aus dem Jahr 2009. Und dann kommen sie am Meer an. Und dann sieht es da genauso öde und verlassen und deprimierend postapokalyptisch aus wie überall sonst auch. Und dann gehen sie da am Strand entlang und es ist unfassbar deprimierend, der Film. Unfassbar deprimierende Strandszene, und am Schluss gibt es doch ein Fünkchen Hoffnung. Ich hätte auf meinem Platz 3 eine Szene, die mir nur sehr vage im Hinterstübchen irgendwo liegt. Und ich gar nicht mehr sagen kann, wie gut ich den Film fand, aber er soll ganz gut sein. Das Piano. Oh ja. Und es gibt da diese eine Szene, wo sie da am Strand mit Sack und Pack sind. Ja. Und es sieht fast so aus, als wenn sie da jetzt ihr Wohnzimmer aufbauen müssen. Oh, wie fantastisch, ja. Es ist super krass und das ist sehr eindrucksvoll gewesen für mich als ganz junger Mensch, wie ich den Film gesehen habe. Fantastische Strandszene, übrigens auch ein großartiger Film. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich habe den in Erinnerung, dass er mich total emotional berührt hat. Ja, für mich auch. Ich glaube, wir müssen ihn mal auf die Liste packen das und gerne. Irgendwann mal gucken. Sehr, sehr gerne. Nochmal, der hat mich damals so bewegt. Ja. Mein Platz 2, auch ein Film, der mich sehr emotional bewegt hat mit seinen Strandszenen, gleich mehrere. Mhm. Moonlight aus dem Jahr 2016. Ja, Gott sei Dank ist er auch rausgefallen. Ich habe den auch aufgeschrieben, aber nicht in die Liste gepackt, weil wir den auch besprochen haben. Ja, wir haben den auch besprochen vor einiger Zeit. Dem warst du etwas wohlwollender gegenüber als Planet der Affen. Und es gibt mehrere tolle Strandszenen. Der Strand spielt eine ganz wesentliche Rolle bei der Entwicklung unseres Protagonisten. Unter anderem lernt er schwimmen von seinem quasi Ziehvater, ein Drogendealer, der ihm dann Schwimmen beibringt und ihm erzählt, dass Schwarze im Mondlicht violett aussehen. Und dann gibt es diese tolle Liebesszene am Strand mit seiner ersten großen Liebe, wo sie sich küssen, und das ist so fantastisch. Fantastischer Film, toller Film, schöne Strandszenen. Mein Platz 2 ist Sweeney Todd. Der spielt nicht am Strand oder sowas, aber es gibt so eine wundervolle Szene in einem Song, den sie da singen, wo Helena Bonham Carter neben ihm sitzt und er ist so in so einer Apathie gefangen, den ganzen Song über. Und dann sind sie in dieser quietschbunten Strandwelt, oder? Geil. Und er sitzt da so völlig regungslos, emotionslos, und sie singt von dem schönen Strand, an dem sie da sitzen. Und es ist auch alles so bunt und so Barbie-Style, ne? Und alle sind glücklich und er, ja, fantastisch. Cool, sehr ganz cool. Toll. Mein Platz 1, ein ganzer Film, der quasi nur am Strand spielt. Ganz tolles von Eric Rohmer, alter Meister aus Frankreich. 1983, Pauline am Strand, Pauline à la Blague. Ein junges Mädchen, keine Ahnung, 12 oder 13 oder so, ist am Strand mit ihrer, ich glaube, mit ihrer Schwester oder so oder ihrer Cousine. Und sie fängt so langsam ihr Liebesleben an, während ihre Cousine ihr eigenes Liebesleben hat. Es gibt Verwicklungen und Verstrickungen und es ist einfach ein wunderschöner Coming-of-Age-Film, der die ganze Zeit am Strand spielt. Ja, krass. Wo ist das siebte Siegel geblieben, Plor? Ich habe wetten können, dass er bei dir in der Liste ist. Hatte ich auch überlegt, aber das siebte Siegel hat so viele andere tolle Momente als diese Strandszene, wo sie Schach spielen. Ich bin enttäuscht. Na gut. Okay, ich habe auf meinem Platz 1, dreimal darfst du raten, Some Like It Hot. Natürlich. Manche mögen es heiß, hat einfach die tolle große Strandszene, wie er versucht, das erste Mal sich als reicher Typ auszugeben, diese blöde Brille aufsetzt und dann diese Zeitung in der Hand hält und Marilyn Monroe kommt, um ihren Ball zu holen, und verliebt sich sofort in das Geld dieses reichen Typen. Es ist eine tolle Szene, wie er versucht, einfach diesen reichen Typen darzustellen. Vor allem diese doofe Brille, die er dann trägt, oder? Mit so ganz dicken Gläsern. Ja, und er trägt sie, damit er die kleinen Börsen, naja, Notationen in der Zeitung lesen kann. Das stellt sie sich zumindest vor. Ja. Some Like It Hot, wir haben auch drüber geredet, vor einiger Zeit schon. Und auf jeden Fall hörenswerte Episode, sehenswerter Film sowieso. Ja. Ja, schön. Danke für die Liste. Ja, vielen Dank für deine Liste. Schön. Dann gehen wir wieder zurück in unseren Film. Das war unsere Top 3. Und wir kommen auch schon zum Urteil. Ja, ich spiel schon den blöden Schingel. Das Urteil. So, ich bin sehr stolz auf diesen Jingle. Oder haben wir noch irgendwas, was wir sagen wollen vorher? Haben wir noch irgendwelche Sachen, die wichtig waren? Ich habe schon ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich glaube, im Wesentlichen haben wir es. Es wurde übrigens für Olivia Colman geschrieben, diese Rolle. Ja. Also sie haben, der Autor, also hier Sam Mendes hat wohl The Crown gesehen und hat gedacht, oh Gott, da muss ich, ich brauche diese Frau. Das ist auch echt gut. Also sie, allein, ich würde ja sagen, allein wegen Olivia Colman lohnte sich, den Film zu gucken. Was, glaube ich, auch andere Kritiker sagen, die dem Film kritisch gegenüberstehen. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, wie man manchmal denkt, was stimmt nicht mit euch, ihr Kritiker? Es ist ein toller Film. Es ist ein wirklich, wirklich, wirklich schöner Film. Mhm. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist der authentischste Film, den Sam Mendes bisher gedreht hat. Weil ich habe am Anfang gesagt, er ist immer so ein bisschen so ein Hauch Richtung Hollywood. Man hat immer so das Gefühl, so ein bisschen drüber auch mit den Emotionen. Ja. Wenn er sie so sehr groß macht und dann geht so manchmal vielleicht die Glaubwürdigkeit flöten. Ich würde behaupten, American Beauty ist nicht so gut gealtert wahrscheinlich. Ja, das würde ich auch behaupten. Aber ich habe ihn geliebt damals. Ich auch. Und hier wirkt er einfach ein Stück authentischer, glaubwürdiger, echter in der Art, wie er Emotionen inszeniert. Vielleicht tut es ihm auch gut, nicht in Amerika zu sein, sondern an einer kleinen südenglischen Küstenstadt. Vielleicht tut es ihm auch einfach gut, tatsächlich aus eigener Erfahrung zu schreiben und zu inszenieren. Auch gut möglich. Diese Szene, wie sie da ausrastet dann in ihrem Zuhause und von der Sozialarbeiterin abgeholt wird. Er hat die am Anfang einmal so gedreht, dass sie nur aus der Perspektive von dem Typen, der im Schrank sitzt und das Ganze beobachtet ist. Das ist nämlich er. Sam Mendes als Kind, als seine Mutter genau diese psychischen Probleme hatte. Und das ist voll seine Perspektive und das ist genau das, was er inszeniert. Er hat gesagt, es ist echt eine Zeitreise und man muss da irgendwie echt aufpassen, da nicht zu tief reinzurutschen. Und dann hat er allerdings das gedreht aus dieser Perspektive, hat gesagt, ja gut, alles super, machen wir, gehen wir weiter. Nächsten Tage hat er sich dann den Schnitt dazu angeschaut und hat gedacht, fuck, wir haben die Szene verpasst. Wir haben voll verpasst, was da eigentlich passiert, weil ich nur von dort hinten bin. Auf dem Papier eine tolle Idee, aber wie du siehst im Film, passiert viel mehr. Siehst du sie viel näher noch dran. Du siehst noch viel mehr, wie sie da sitzt und rüberschaut zum Schrank und wie sie auf die Tür schaut, die da eingetreten wird und so weiter. May I come in? Das ist so süß. Es ist so süß. Die Tür fliegt gewaltvoll auf, kurze Pause und die Sozialarbeiterin, may I come in? Es ist so englisch. Voll. Und ich, das ist einfach so stark von ihr gespielt und es ist natürlich aber auch einfach stark, weil es aus der Perspektive von Sam Mendes kommt. Dieser Film hat einfach sehr viele starke emotionale Momente und so viel, dass der Film ohne Probleme getragen wird. Ja, Steven ist vielleicht ein bisschen flach. Ja. Der hätte vielleicht ein bisschen mehr Charakter verdient, gab ein paar mehr Ecken und Kanten. Okay. Aber scheiß drauf, die Momente, die emotionalen Momente, die der Film hat, sind so stark, dass das sehr viel wettmacht. Und dann finde ich, er geht noch toll mit seinen Themen um, ganz nebenbei. Ich finde auch nicht, dass er seine Themen flach erzählt, sondern er macht es sehr gut und on point. Und ich möchte einmal noch sagen, dass ich wahnsinnig gut finde, dass der Film ohne Worte viel erzählt. Wirklich, du hast so viele Sachen. Am Anfang hast du kaum Worte für irgendwelche Erklärungen. Du weißt sofort, dass der Chef eigentlich eine Frau hat. Das ist natürlich auch ein Klischee, dass der auch irgendwie eingeimpft ist. Aber allein durch die Art und Weise, wie sie guckt und wie er schaut und wie die Dinge hin und her gebracht werden, bevor sie in diesem Restaurant ist und diese Frau dazukommt, wissen wir das schon. Es ist vollkommen klar. Er hat viele Momente, die er erzählt, einfach nur mit Musik. Also Hillarys Einsamkeit. Wir haben sehr viele Momente, wo sie einfach nur in ihrem Alltag gezeigt wird, der einsam ist. Ja. Und auch Steven in seinem Alltag, der so ein bisschen leer ist, dann ohne Hillary, wenn sie weg ist. Ja. Und das sind dann natürlich auch sehr viele so kleine Montagen, die zwischendrin sind. Ja, ja. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die all sind, sondern die haben immer ihren Platz und die schaffen es immer, genug rüberzubringen, was wichtig ist für eine Entwicklung über eine Zeit hinaus. Ja. Und wo wir die Top 3 Strandszenen hatten, großartig. Komm, ich zeig dir mal, wie das geht mit dem Flitschen hier, mit den Steinen. Mach mal hier. Nee, du musst mehr von der Seite. Ja, 3 Stück. Oh, das ist schon nicht schlecht, aber ich zeig dir mal, wie ich das mache. Plomp. I'm shit at it. Ich kann's nicht. Ich find das so geil. Voll. Es ist auch so gut getimed. Ja, absolut. Das ist super geil. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Sam Mendes schafft es immer ganz gut, in seinen großen Dramen auch so ein bisschen, so ein paar Punkte von knorrigem Humor reinzubringen. Und das hat auch dieser Film. Es sind wenige Punkte, aber wenn, dann sind sie da und sitzen. Ja, absolut. Johannes, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir diesen Film gegeben hast. Du hast noch nie so ernsthaft und echt gemeint dich bedankt. Flo, was ist los? Nein, er hat mich wirklich bewegt. Es war wirklich ein schönes Filmerlebnis und ich bin sehr froh, dass ich den gesehen habe. Oh, das freut mich. Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ich den in den Ring geworfen habe und dass es tatsächlich bei dir auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ich hatte so eine Angst, das kannst du nicht vorstellen. Oh Gott. Weil der Film wirklich mir wirklich sehr viel bedeutet. Wenn ihr wissen wollt, mit was ich mich bei Johannes nächste Woche revanchiere, bleibt noch kurz dran. Das erfahrt ihr nämlich dann nach dem letzten Jingle dieser Episode. Versprochen, es ist wirklich der letzte. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, bleibt kommt gesund. Wieder. Nächste Woche geht's weiter. Viel Spaß bis dahin. Guckt euch den Film an, den wir gleich noch raushauen. Johannes ist total irritiert, weil ich bleibt gesund gesagt habe, bevor er es sagen konnte. Das ist nämlich normalerweise sein Satz. Das ist mein Satz. Das ist mein Satz. Tschüss. Läuft schon. Na, Flor, was hast du? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. What? Was? Wir haben schon off-record gesagt, dass wir Weihnachtsepisoden wieder machen wollen. Wir haben eine schöne Tradition in diesem Podcast, der nur 2 Jahre existiert, aber die 2 Jahre gab es Weihnachtsepisoden. Und zwar haben wir vor 2 Jahren über Scrooge geredet, über die Weihnachtsgeschichte. Und zwar über alles. über alle Verfilmungen davon. Ja, wir haben wirklich alle geschaut und nur 5 oder so davon besprochen, aber die Episode ist ewig lang, aber es lohnt sich. Es total. Lohnt sich, hört es euch an. Das Jahr darauf hatten wir es etwas leichter, da haben wir nämlich über den Cringe geredet, wo es nur ein paar Filme gibt. Da habe ich einen Gedicht geschrieben, auf das ich sehr stolz bin. Das hört ihr euch bitte auch alle an. Oh ja, müsst ihr auf jeden Fall hören. Tolles Gedicht. Und dieses Jahr machen wir es uns nochmal ein Stück leichter. Wir nehmen nämlich nur einen Film pro Weihnachtsepisode und ihr hört es schon raus. Es gibt mehrere Weihnachtsepisoden. Genau. Wir wollen den ganzen Dezember mit Weihnachtsfreuden füllen, weil Johannes so ein großer Weihnachtsfan ist. Ich hätte so kotzen. Und ich darf den Anfang machen. Yay. Die erste Dezember-Episode, die erste Weihnachtsepisode. Jingle Bells, bla bla bla. Ich würde dir gerne Gremlins geben. Die Gremlins? Ja. Ein Film, den ich sehr mochte als Kind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Film gesehen habe. Oha. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich muss einfach nochmal reingucken und dann kenne ich vielleicht auch nur ausschnittweise oder sowas, aber ich weiß nicht, worum es geht genau. Die Bilder von den süßen kleinen Monstern kennt wahrscheinlich jeder. Das schon. Aber genau, das wird unser erster Weihnachtsfilm und dann gibt es den Rest des Dezembers Weihnachtsfilme. Johannes hat gesagt, er will versuchen, Weihnachtsfilme zu finden, die so ein bisschen, die nicht so direkt als Weihnachtsfilme kennt. Ja, die nicht so, weiß ich nicht, sowas wie Die Hard, aber Die Hard würde ich niemals vorschlagen in meinem ganzen Leben nicht. Also aber auf jeden Fall gibt's sehr viel Weihnachtsfreuden in der nächsten Episode. Ich bin gespannt. Nächste Woche mit den Gremlins, die Woche darauf mit, keine Ahnung, was Johannes mir geben wird. Mal schauen, ich muss mir das ein bisschen überlegen. Sehr schön, gut, dann kommt gut in die Weihnachtszeit. Und kotzt nicht allzu viel. Es tut mir sehr leid. Alle da draußen, die mein Problem haben, I feel you.